Also wir sind hier gerade auf dem Vasen. Und wie ihr hört, ist das ganz toll laut, oder? Ja. Das ist furchtbar. Das ist voll laut hier. Naja, an manchen Stellen, an anderen wieder weniger. Ich mochte diese klassische Kirmesmusik, die war schön. Ja, das stimmt. Ja, ne? Die ist mir auch weniger auf die Nerven gegangen, als diese Dauerlaut-Bassbeschallung weiter vorne. Diese Kirmes-Techno, ne? Ja, furchtbar. Aber im Grunde genommen, ich bin ja das erste Mal hier auf dem Vasen, ist das eigentlich nichts anderes wie die Kirmes bei uns in Rheine. Nur hier. Ja, ein bisschen größer, hast du gesagt. Naja, bis jetzt noch nicht. Weil wir haben in Rhein, das ist ja das Besondere, wir haben ja 3 Kirmesplätze. Aha. Und wenn man den zusammenzählt, dürfte das ungefähr auch das hier ergeben. Okay. Na gut, nee, es bietet wirklich nicht so viel, muss man sagen. Also ja, wir haben 2 Riesenräder und ein paar andere coole Fahrgeschäfte und so, aber es ist ein Jahrmarkt, es ist eine Kirmes. Eindeutig. Ja, eben eine Kirmes. Gewinne, gewinne, gewinne, gewinne, gewinne, gewinne, gewinne, gewinne, gewinne, gewinne, gewinne, gewinne, gewinne. Jedes Los ein Hauptgewinn. Keine Nieten. Außer sie selbst. Kaufen sie ein Los oder verbrennen sie ihr Geld einfach so. Ich habe ja mal die Geschichte erzählt. Ich habe die schon mal erzählt. Als Kind mein ganzes Kirmesgeld von ungefähr 10 Mark in Lose verbraten. Das war sensationell. Ja. Und habe dann da tatsächlich eine Packung Filzstifte rausgezogen, von denen keiner geschrieben hat. Das ist ja ätzend. Wo ist denn jetzt die Pommesbude? Also da ist eine Pommesbude. Es kann sein, dass das die günstige war. Ja, dann gucken wir da mal. Da gucken wir da mal. So. Weil da vorne gab es aber auch noch eine. Ja, das waren jetzt unsere Eindrücke vom Vasen. Ich hoffe, ihr habt überhaupt irgendwas verstehen können. Wir essen jetzt Pommes und Zuckerwatte. So, ohne euch. Wuckerzette! So, tschüss! Hallo! Ja, ich höre dich doch. Ich rede doch mit dem Computer. Wieso redest du nur mit dem Computer, wenn ich auch da bin? Weil du immer nur doofe Antworten gibst. Das ist gar nicht wahr. Ist wohl wahr. Überhaupt nicht. Wohl. Gar nicht. Wohl. Ich esse gleich deinen Kuchen. Versuch das mal dran zu kommen, dann liegt auf meiner Seite vom Tisch. Jetzt nicht mehr. Verdammt. Ich bin traurig. Na gut, ich teile ihn mit dir. Das sind 2 Stücke. Ja, ich habe meine Fehler entdeckt. Ist ja in Ordnung, ja? Ich habe meinen Fehler, ja. Das ist ja nicht das Thema. Das ist okay. So. Mach mal einen Flying Start. Hallo und herzlich willkommen bei Nerd Nerd Nerd, dem discordianischen Podcast für Nerdkram und so Gedöns und so Sachen, mit denen sich so Nerds... Hallo. Lass mich doch anmoderieren. Mann, das ist mein Podcast. In deinem Podcast kannst du auch reden, was du magst. Da rede ich doch auch nicht rein. Du sagst immer, jetzt ist aber mal Ruhe hier in meinem Podcast. Hältst du dich ja auch nicht dran. Danach wird immer weiter geredet. 20 Minuten am Stück. Wir haben heute ein bisschen was aufzuarbeiten, denn wir haben in den letzten Wochen, möchte ich mal sagen, uns intensiv mit Trickserien beschäftigt. Dinge nachgeguckt, Dinge weggeguckt auch. Und haben gedacht, wir machen mal so ein kleines, ja, so ein Roundup mit den Dingen, die wir beide dann auch für besprechungswürdig halten, oder? Ja. Soll ich mal sagen, wer wir sind? Sag mal, wer wir sind. Du bist die Kati. Das stimmt, ich bin die Kati. Genau. Und ich bin... Du bist der, warte, der Nerd. Ich bin der hier immer rumsitzt. Hallo, Steffen. Essen will. Schatz! Nudeln! Ja. Und dann sag ich, okay. Nee. Ja, wir haben 3 Themen heute. Wir haben die neue DuckTales-Serie gesehen, oder beziehungsweise ich mit dir zusammen. Ich hatte ja jetzt bis vor kurzem nur den Piloten gesehen, alleine. Und jetzt sind mittlerweile schon 3 neue Folgen dazugekommen. Mhm. Wir haben gerade just vor der Aufnahme die ganz neueste Folge gesehen. Folge 4 quasi. Also wir sind noch nicht weiter, Stand 1. Oktober. Das muss ich dazu sagen, denn irgendwelche Leute sind der Meinung, Podcasts werden an dem Tag aufgenommen, an dem sie dann auch gesendet werden. Und nicht, dass dann Sachen auch vielleicht mal eine Woche oder 2 Wochen vorher genommen werden. Deswegen kriegt man jetzt auf den Sack, wenn man Sachen bespricht, die noch gar nicht veröffentlicht waren zum Aufnahmezeitpunkt. Ist mir schon passiert, dass mir vorgeworfen ist, ey, es gibt 5 Folgen, hast du nicht alles geguckt. Und zu dem Zeitpunkt, wo ich aufgenommen hatte, waren erst zwei da. Komisch. Okay, also ich bestätige, es ist der 1. Oktober, ein Sonntag, 2017. Zu diesem Zeitpunkt waren erst 4 Folgen der neuen DuckTales-Serie veröffentlicht. Genau. Und dann haben wir gerewatcht, möchte ich mal sagen, die klassische Zeichentrick-Anime-Serie Alfred Jodokus Quack. Alfred! Was Kati offenbar ganz gut gefallen hat. und die Zeichentrickserie von Amazon Prime Video, Danger and X, die als relativ, also schon, also im Sommer relativ gepriesen wurde von einigen Seiten. Mhm. Und wir haben Meinungen. Wir haben Meinungen. Ja. Ja, vielleicht am Anfang ein paar Worte zu DuckTales. Du hast es ja jetzt auch mit mir gemeinsam erlebt, den Piloten gesehen, die erste neue Folge dann auch. Ja, super. Erzähl mal. War toll. Also ich bin mit den Mickey-Maus-Heften früher groß geworden. Das heißt, das ist hauptsächlich das, woher ich die DuckTales kannte. Ich kannte natürlich auch die Sachen, die im Disney-Club gelaufen sind. Ah, Disney-Club. Gott, waren wir jung damals. Da stand nach vorne eine 19 bei der Jahreszahl. Damals. Und ich mochte die Serie immer sehr gerne. Fand die witzig, ich mochte die Figuren und war gespannt. Ich hatte deinen Podcast in Einzelnen über die DuckTales, die Pilotfolge, schon gehört. Und war sehr neugierig darauf, die auch zu sehen. Ich war super happy mit dem Titelsong. Mhm. Der ist wirklich richtig catchy. Ich habe von dir immer gezeigt bekommen, so ein paar Standbilder, sage ich mal, aus der Serie, wo die Köpfe alle so eckig aussehen irgendwie und so. Also es sah irgendwie auf Standbildern komisch aus. In der Serie sieht es super toll aus, also funktioniert sehr, sehr gut. Wir haben uns auch darüber unterhalten, ich mag es total, wie die Bilder gestaltet sind, weil du, wenn du die anhältst, wirklich als Bildabfolge in einem Comic nehmen könntest, weil die Hintergründe auch mit dieser Technik gestaltet sind, dass du eben etwas dunklere Farbe und dann Pünktchen reinmachst und sowas. Sieht richtig cool aus. Ich mag Dagobert wahnsinnig gerne, also Scrooge McDuck. Ich kenne die ewig auf Deutsch, deswegen habe ich mit den vollkommen legitim englischen Namen immer so ein bisschen Schwierigkeiten. Ich bin super happy mit dem, was sie aus Webby gemacht haben. Webby ist richtig, richtig tough. Da haben wir auch uns drüber ausgetauscht. Sie läuft auch immer mit einem Grappling-Hook durch die Gegend. Deshalb sind uns, nicht nur deshalb, auch in anderen Punkten, aber auch deshalb, an Mabel aus Gravity Falls erinnert. Ich finde es sehr cool, wie Tick, Trick und Track oder Louis, Dewey und Huey zu einzelnen Figuren geworden sind. Also sie haben auch sehr gut in der alten Serie funktioniert als dieses sich ergänzende Trio. Es war aber halt im Prinzip eine Figur aufgeteilt auf drei Körper. Ja. Jetzt sind es drei Figuren. Genau. Und ich war ein bisschen irritiert am Anfang tatsächlich von Donald im schwarzen Matrosenjäckchen. Hatte ihn in Blau in Erinnerung. Das ist ja auch, hast du gesagt, auf den Covern immer so gewesen. Ja. Aber es passt einfach sehr gut. Man versteht ihn immer noch nicht. Nee. Das ist ein ziemliches Problem. Ja. Ja. Keine Chance. Aber es ist eine wahnsinnig lebhafte Serie wieder. Und es macht tatsächlich sehr, sehr viel richtig, finde ich. Also nach dem, was ich so von den alten DuckTales in Erinnerung habe, das greift es sehr schön in der modernisierten Version auf. Mein Vergleich, oder der Vergleich mit Webby und Mabel, passt im Grunde genommen wie die Faust aufs Auge. Weil sind beide sehr schrill, beide sehr extrovertiert. Danke. Bitte. Ich sollte aufhören, Fremdwörter zu benutzen, die ich nie aussprechen kann. Spaghetti. ich habe heute in der Folge, das war die Folge mit Lina, wo Lina und Webby gegen die Beagle Boys gekämpft haben, das als Orientierungshilfe, einen gravierenden Unterschied zwischen Mabel und Webby erkennen können. Webby darf eigene Abenteuer haben. Mein großes Problem, und jetzt kriege ich gleich Haue von allen Fans, mein großes Problem mit Gravity Falls war, dass Mabel einfach keine eigenen Motive, keine eigenen Probleme haben durfte, außer Mädchensachen. Trotzdem sie sehr extrovertiert ist. So ein schwieriges Wort heute, ey. Da steht Kuchen, ich bin abgelenkt. Wenn du mir so einen Fingerzeig gibst, dann sag ich immer extrovertiert und mit dem du es sagen willst. Okay, das ist ja gut. Also trotzdem sie eben genauso extrovertiert wie Webby und Mabel. Sie hat einfach nicht so diese wirklich echten Probleme. Dipper darf sich verlieben, darf Jungsabenteuer mit anderen Jungs erleben, hat auch Abenteuer mit Mabel zusammen. Aber was Mabel macht trotz alledem ist, eine Boyband nachhimmeln und andere Dinge tun. Sich und mit ihren Freundinnen über Jungs zerstreiten, ja. Übernachtungspartys mit den Mädels machen, genau. Irgendwie so. Und das ist alles so. Das Hausschweinchen knuddeln, ja, und genau. So weiter und so fort. Das ist halt trotzdem, ich immer der Meinung war, auch im Vorfeld, ich hatte ja, bevor wir Gravity Falls nochmal so binge-rewatched haben und ich dann auch so meine Lücken geschlossen habe in der Sendung, immer die Meinung, Mabel und Dipper wären gleichberechtigt in der Serie. Und das sind sie nicht. Definitiv nicht. Und das ist der Unterschied zwischen Baby und Mabel. Die sind beide sehr extrovertiert. Und Webby hat ähnlich wie Mabel so ein bisschen so Probleme, sich so ein Sozialgefüge auch reinzufinden. Also Mabel hat so ein paar creepy Seiten, genauso wie sie Webby eben auch hat, wo man merkt, okay, die sind lange mal irgendwie weggeschlossen gewesen. Also bei Webby weiß man es definitiv und genau. Mabel passt auch irgendwie nirgendwo rein. Aber es ist so, ich finde einfach schön, das hat man in dieser Folge gesehen, die Jungs gehen mit dem Boot irgendwo aufs Meer. Man sieht das Abenteuer, was die da erleben, überhaupt nicht. Aber Webby und Lina haben eben ein eigenständiges Abenteuer miteinander. Und auch in den vorherigen Folgen war Webby eben vollwertiges Mitglied dieser Abenteuer. Ja. Und das ist für mich der große Unterschied zwischen diesen beiden Charakteren. Mhm. Die sind beide gleich extrovertiert, aber eben und auch deswegen gleich liebevoll. Das sind eben nicht so diese typischen Püppchen-Mädchen. Eine Sache, die man ja mit dieser einen Einblendung in dem Piloten, glaube ich, gesehen hat, wo diese Puppe von Webby eben auch an der Wand genagelt ist. Das ist die Puppe, mit der sie in der Originalserie immer rumgerannt ist, wo sie ein totales Girlie war. Alles muss so hübsch und bunt sein und Einhörner und hast du nicht gesehen. Genau. Also das exakte Gegenteil von Mabel, die das auch darf und auch macht und auch begeistert ist über solche Dinge, aber die natürlich auch Abenteuer erlebt. Und Webby ist halt auf Mabel nochmal eine Steigerung. Ja, auf jeden Fall. Also sie hat auch immer noch ihre rosa Schleife immer, extrovertiert. Er nutzt das voll aus. Ist egal. Das wird sich beim Abendessen rächen, Schatz. Ist das Hühnchen auch extrovertiert? Ja. Weiß gar nichts. Ja. Also Webby hat nach wie vor diese rosa Schleife im Haar, die sie früher schon hatte in der alten Serie. Und sie hat auch einen Rock an oder zumindest so sehr feminine Kleidung eher, sage ich mal. Das heißt, sie hat durchaus noch diesen Mädchenanteil auch drin. Wobei die Kleidung, die sie trägt, die ist halt modern. Also Mädels tragen halt Röckchen und dann aber dieses Shirt und den Pullover da drüber. Sie hat also durchaus moderne, modische Klamotten an. Es ist nicht einfach nur ein hübsches, pinkes Kleidchen. Nee, genau. Es ist stylisch, es ist hübsch. Das ist es auf jeden Fall. Und sie hat da, also sie hat definitiv ihren Mädchenanteil drin. Und ich, extrovertiert bin ich mir gar nicht so sicher, ob das das richtige Wort ist, aber sie ist, dadurch, dass sie so lange alleine war in diesem riesigen Anwesen von Doug McScrooge, ich würde fast sagen, wie auch immer. Doug McScrooge. Dagobert Duck. Ja, sag doch einfach Dagobert, das ist vollkommen. Sie ist so overexcited, sobald Leute mit ihr interagieren. Also sie freut sich total, dass sie aus diesen Mauern rauskommt, weil sie hat dem Piloten von ihrer Großmutter die Erlaubnis bekommen, auf Abenteuer zu gehen quasi. Vorausgesetzt, sie lügt nicht mehr, was sie eh nicht gut kann. Und sie nutzt das voll aus und sie findet es total cool, dass sie die drei Jungs hat, die sie mitnehmen oder eben auch mal nicht mitnehmen. Und was ich eben schön fand, gerade in der Folge mit Lina, ist, dass sie, ja, es sind zwei Mädchen und auch Lina ist aber nicht so ein Mädchen wie die Freundin, die bei Mabel dann auftaucht in Gravity Falls. Die dann eben Mädchenkram machen, sondern Lina ist da auch schon taff. Die ist so die coole Teenagerin mit so einem Pony in Pink und macht Pranks, also so Flaschenpost-Streiche von wegen Hilfe, ich bin eine Matrose und werde von Delfinen zerrissen. Die sind beide nicht irgendwie so overgirly-mäßig dargestellt. Machen trotzdem, sie werden auch nicht als burschikose Mädchen dargestellt oder so, gar nichts. Sie sind Mädchen, die tolle Abenteuer erleben. Und das finde ich richtig gut. Ich kann ja dieses Klischee von dieses Tomboys nicht mehr sehen. Ganz das genau. Das ist ja eine Sache, also irgendwo so, bei My Little Pony, Rainbow Dash, da habe ich es gerade noch durchgehen lassen, aber wenn man das Gegengewicht braucht in dieser doch sehr weiblich geprägten Gruppe, weil es sind halt sechs Mädels bei My Little Pony und dann etwas männlich ist das falsche Wort, das darf man in dem Bereich, auch Tomboy ist eigentlich ein gemeines Wort, aber es ist einfach ein bisschen eine Draufgängerin zu haben. Da war das noch, habe ich das noch durchgehen lassen, aber alles, was danach gekommen ist, bei My Little Pony deswegen durchgehen lassen, weil es ein Gleichgewicht erzeugt hat zu anderen Figuren in der Reihe. Aber dieses Tomboy-Klischee kann ich nicht mehr haben und das erfüllen weder Webby noch Mabel, definitiv nicht. Und auch so dieses Klischee, das aber pink oder das aber auch rosa oder Lavendel oder Flieder oder hast du nicht gesehen, Farbton. Warum dürfen Mädels wohl nicht rumlaufen? Also das ist so, entscheidet euch halt. Ne? Aber zwingt's ihnen nicht auf oder macht keine Rollenklischees in der Richtung. Ich fand jetzt Lina, abgesehen von dieser eben großen pinken Strähne vorne in den Haarspitzen oder Federspitzen, je nachdem, sind ja auch Enten am Ende des Tages, auch überhaupt nicht in irgendeiner Art und Weise übermäßig weiblich. Es ist halt ihre eigene Note. Es hätte auch blau sein können, aber man hat sich eben für pink entschieden, um vielleicht ein bisschen Weiblichkeit in die Figur mit reinzubringen oder quasi Weiblichkeit. Mhm. Ne? Das ist ja so ein bisschen noch so ein Klischee halt, was in diesem rosa Aufland weiter transportiert wird. Also pink heißt ja nicht automatisch weiblich, sondern aber eben auch um so ein Signal zu setzen, weil es ist bei den Enten halt manchmal, also bei Lina im ersten Moment war es für mich schwer rauszukriegen, ist es jetzt Junge oder Mädchen. Ganz und genau, auch ich meine, dass Webby sich da am Anfang auch nicht so sicher war und sie auch entsprechend angesprochen hat. Genau. Also im kurzen Moment hatte ich das Gefühl, sie würde They verwenden für Lina. Ja. Und, kann sein, dass ich mich jetzt da irre, müsste es nochmal genau nachhören, aber ich meine das verstanden zu haben, dass ich Webby da am Anfang auch nicht so sicher war. Genau. Nee, den Eindruck hatte ich auch, also dass sie am Anfang, zumal Lina sich gar nicht gleich als erstes vorstellt, sobald Webby sagt, hi, ich bin Webby, ja, okay, genau. Kommt dann von Lina und sie stellt sich dann erst im zweiten Atemzug vor, als sie sieht, wie cool Webby artistisch über so ein paar Felsen im Wasser springt, um eine Flaschenpost aufzufangen. Mag ich wahnsinnig gerne. Ich mag auch, was aus der Haushälterin geworden ist. Also Webbys Oma, die ist richtig, richtig cool. Da gibt es auch so Implikationen, wo man dann so ein bisschen was erwarten kann für den Lauf der Serie. Wo du dann so dachtest, so hat sie da gerade irgendwas in der Richtung gesagt und ich sag, ja, ich glaube schon. Guck's nach wir spoilern es mal nicht. Nee, wir spoilern es nicht. Da ist irgendwas im Hintergrund auf jeden Fall los. Ich mag wahnsinnig gerne das Verhältnis. Also ich mag, wie Donald eingebaut ist, das hattest du in dem Podcast auch schon erwähnt, dass er als komisches Element da ist. Und abgedrehte Sachen passieren, wenn Donald da ist. Ja. Ich fand's super schön, dass nicht immer alles gezeigt wird. Man sieht das Ergebnis und man weiß, okay, es war Donald. Einfach Donald. Es ist vor allem nicht so dieses, also mein erster Eindruck, das erste, was ich gesehen hatte, war so ein Ausschnitt, Donald hat Geburtstag, weil er dieses Jahr natürlich wie jedes Jahr andere ja auch Geburtstag hat. Und dann hat man eben einen Clip gezeigt, wie Donald halt eben einen Kuchen ausbläst und dann irgendwann das ganze Zimmer brennt. Mir ist wirklich schlecht geworden, weil ich dachte, wenn das der Humor der Serie ist, dann will ich das nicht sehen. Und ich habe eine DVD 80 Jahre Donald Duck, da sind, ich glaube, 50 Donald Duck Cartoons drauf. Wenn ich das sehen will, gucke ich mir das an. Ja. Ich will das nicht nochmal sehen. 2017 ist einfach nicht mehr nötig, das irgendwie 20 Minuten lang jede Woche zu gucken. Man sieht seine Abenteuer oder seine Eskapaden, sieht man ja meistmal gar nicht wirklich aus erster Hand, sondern es gibt diese eine Szene, wie Miss Beakley ihn eben beobachtet, wie er im Innenhof, im Boot, sitzt, alles in Brand steht. Und sie guckt einfach durchs Fenster, man sieht es durch ihre Augen. Trinkt aus ihrer Ruhe eine Tasse Tee. Genau, und wartet, bis er sich da mehr oder weniger selber zerlegt. Ja. Das ist halt... Was nicht lang dauert. Na eben. Und das ist die gleiche Dynamik wie in den alten Cartoons. Man hat diese gleiche Geste, wie er immer mit den Armen herumwirbelt und schnattert. Ja, und hier so aufspringt und stampft vor Wut und so. Das ist großartig. Man hat sich also man hat so tief in diese Nostalgiekiste reingegriffen, um die Leute, die es wirklich von Kindheitsbeinen an kennen, auch zu befriedigen, so ein bisschen Fanservice zu betreiben. Aber man geht halt respektvoll mit den Figuren um. Ja. Und zu sagen, DuckTales sei einer von diesen Reboots, die einfach nicht mehr funktionieren. Ich halte das für faktisch falsch. Und das ist, glaube ich, so der Tenor im Internet auch, bei allen Seiten. Das ist einer der besten Reboots einer Zeichentrickserie. Der wäre nicht nötig gewesen. Reboots von alten Zeichentrickserien halte ich grundsätzlich für unnötig. Ich freue mich, wenn es gut gemacht wird. Ich freue mich auf den Rocko's Modern Life Reboot. Mega. Aber er wäre nicht nötig gewesen. Macht was Neues mit neuen, modernen, interessanten Figuren. Wir kommen gleich zu neuen, modernen, interessanten Figuren, wo es mehr oder weniger gelungen ist. Reden wir dann gleich drüber. Aber nein, wenn man es schon macht, dann soll man es bitte richtig machen. Und das hat man bei DuckTales getan. Ja, was ich auch finde, ich habe die alte Serie lange nicht gesehen, aber mein Eindruck ist auch, sie haben eine Note dazugepackt bei der neuen Serie, die in der alten gefehlt hat. Die alte war fast eine reine Abenteuerserie mit Humor drin und in der neuen hat man ganz viel diese Familiendynamik und die Dynamik der Figuren untereinander. Man hat drin, wie Donald sich um diese Neffen kümmert, mal missmutig und völlig überlastet eigentlich, weil die halt einfach aufdrehen. Man hat aber auch drin, wie er sich wahnsinnig Sorgen um sie macht. Ja. Gerade in dieser ersten Szene, wo er dann diese Feuerstöße abhält. Man hat genauso drin, wie Scrooge McDuck anfängt zu sehen, dass das nicht einfach nur irgendwelche Handlanger und Statisten sind, sondern dass das seine Familie ist. Und dass er durch seine Familie auch erkennt, was noch an Abenteuerlust in ihm schlummert. Das war, glaube ich, was ich beim letzten Mal gar nicht erwähnt habe. Also er sitzt halt in vielen Szenen, das war, glaube ich, in letzter Woche in einer der Folgen, sitzt er in irgendwelchen Board-Meetings und kriegt irgendwelchen Geschäftsblabla um die Ohren geknallt und langweilt sich total. Und immer, wenn er mit den Kids und Donald und den anderen auf Abenteuern ist, blüht er halt richtig auf. Ja. Ne? Genau, und genauso auch wie die Kids untereinander die Beziehungen entdecken. Also gerade Webby zu den Drillingen, weil die Drillinge ja nun einfach mal ihr ganzes Leben schon zusammen sind. Und Webby dann neu dazustößt. Und die müssen natürlich auch erst eine Basis finden, die auf spontaner Sympathie schon mal super da ist. Aber sie müssen halt auch gucken, wie kriegen sie Webby in dieses Trio integriert. Was jetzt gerade in der letzten oder aktuellen vierten Folge eben nicht geklappt hat. Ja. Und wo man auch gucken muss, was passiert dann und was passiert mit den Figuren und wie funktioniert das? Und da geht's eben auch viel wirklich auf einer Ebene weiter, die ich bei den früheren DuckTales so nicht mehr in Erinnerung habe zumindest. Ich müsste es nachgucken, um wirklich die Hand dafür ins Feuer zu legen, dass es nicht drin war. Aber ich habe die deutlicher als Abenteuerserie in Erinnerung. Das ist es auch, weil die auf den Carl Barks Comics basieren, nicht unbedingt ganz werksgetreu sind. Aber Carl Barks hat die halt immer auf, keine Ahnung, ins Land der Azteken oder ins Land der quadratischen Eier geschickt, ne? Dann alles Geschichten, die passiert sind und dann der Sonnentempel und hast du nicht gesehen. Ich glaube, das war Timotropi. Na egal. Ich wollte gerade sagen, das klingt so ein bisschen wie, aber gut. Es ist Timotropi gewesen. Aber solche Sachen halt, also deutlich und dann auch so diese rollende Kugel Indiana Jones, kommt aus DuckTales, also aus den Dagobert Duck Comics von Carl Barks. Also da, das war halt einflussreich und das ist halt einfach so der Abenteuercharakter, den Carl Barks in die Comics mit reingebracht hat. Nur, das kannst du heute nicht mehr bringen. Du willst heute Figurenbeziehungen. Heute möchte man in Kindercartoons auch horizontal erzählen. Mal mit mehr, mal mit weniger Fokus. Und da hilft es, wenn Charaktere untereinander Beziehungen haben, die sich entwickeln können. Und vielleicht auch mal zerbrechen und dann wieder aufgebaut werden können. Ja, ganz das hilft einem horizontalen Erzählstrang unheimlich. Weil ansonsten sind das, wie du gerade schon sagtest, mit den drei Neffen, eine Figur, die aus einem Mund spricht. Ja. Oder aus drei verschiedenen Mündern, besser gesagt. Genau. Ja. Und es ist halt trotzdem gelungen, diesen Abenteueraspekt dabei nicht unter den Tisch fallen zu lassen. Es sind immer noch tolle, witzige, großartige, spannende Abenteuer, die sie da erleben, die auch einfach unheimlich Spaß machen zu gucken. Aber es ist eben nicht mehr so eindimensional, sondern es ist wirklich, es ist eine richtig schöne, runde Sache geworden und ich freue mich tierisch auf die nächsten Folgen. Also jedes Mal auch begeistert. Also ich habe heute irgendwie, ist mir aufgefallen, gibt noch eine neue DuckTales-Folge und sie sagte, yay! Dann haben wir sofort geguckt. Ja. Also ich bin, das ist... Ich sagte nicht hier, ich sagte wuhu. Wuhu, ja. Captain Obvious. Entschuldigung. Also morgen oder heute Nacht, besser gesagt, gibt's letzte Folge Rick and Morty aus Staffel 3. Und wir kriegen ja jetzt mindestens noch 20 Folgen DuckTales. Gott sei Dank. Gott sei Dank. Ja. Gut, dann würde ich das Thema abschließen, weil ihr habt andernorts wahrscheinlich schon genug darüber gehört und gelesen. Und das war nochmal so ein kleines... Auffrischen. Extrovertiert? Du darfst mit mir sowas nicht ausmachen, Schatz. So. Okay. zuerst Alfred und dann Danger and Exit haben wir gesagt. Ne? Genau. Genau. Wir haben nachgeguckt, einer meiner absoluten Lieblingsserien, die ich eigentlich alleine angefangen habe, nochmal nachzugucken, bis ich dann irgendwie schon so 10 Folgen gesehen hatte und du da dazu kamst und sagtest, ich will auch. Und ja, dann hat sich so ein Alfred Jodokus Quack. Ja. Er fliegt, er wart schuld und er schwimmt, er quackt für sie und er quackt für dich, er schnattert auch mal nur für sich. Und wenn du ein Mädchen singst, dann schwimmt, dann taucht er und dann plumpst er auch für uns. Plätsche, plätsche, Fieder, Wasser macht auch wieder, geh schon mal nach Haus. Ich komm, dann kannst du später, plätsche, plätsche, Fieder, Wasser macht auch wieder. Schon mal nach Haus. Ich komm ein Tröpfchen nicht Alfred ohne mich gucken. Ja, habe ich dann auch festgestellt. Ich dachte, ja, wirst du schon nicht merken. Ich merke alles. Du bist dann erst bei Folge 12 oder so mit eingestiegen. Genau. Von 52, also hast immer noch reichlich gesehen. 4/5. Hast du 20% verpasst? Insider. Sehr schön. Genau. Ich finde es auch ein bisschen schade tatsächlich, weil es ein paar Sachen gab, wo du mir einfach Bescheid sagen musst, ja, die kennen sich von früher, genau, von dem und dem und so. Das ist natürlich ein bisschen schade. So, das wäre schön, wenn ich es von selber gewusst hätte, weil ich es mitgeguckt hätte, aber ja, mein Gott, 10 Folgen, so das, what. Da waren, also wir können ja nochmal für alle Leute, die in den letzten 30 Jahren unter einem Stein gewohnt haben, erklären, was Alfred Lucas Quack ist. Ist eine Musikfabel gewesen, die Herman van Veen, ein holländischer, deutscher Volksmusiker, oder Volkmusiker, Volksmusik ist, hat man so dieses Geschmäckle von, das ist ja eindeutig nicht, aber der ist halt Liedermacher, sagt man das noch heute? Liedermacher trifft es am ehesten, ja. Singer-Songwriter ist so der moderne, mhm, Begriff dafür. Also ich bin auch zugegebenermaßen so ein bisschen so ein Herman van Veen Fanboy, weil der bei uns zu Hause oft gelaufen ist und eben auch nicht, also Alfred Jodocus Quack und die Mumins, wo er die Musik ja auch gemacht hat, sind nicht ganz unschuldig daran. Und der hat irgendwie Ende der 70er Jahre schon diese Musikfabel entwickelt, zusammen mit einem Kinderbuchautoren, glaube ich, auch mit einem holländischen, kriegt die Fakten nicht mehr so ganz zusammen. Mit der Geschichte ist er dann auch unterwegs gewesen. Und die ist, nachdem dann Kinderbücher und ich glaube auch Comics und Ähnliches dann auch hergestellt worden sind, dann auch in Zusammenarbeit, ich glaube, im deutschen, holländischen, spanischen und japanischen Fernsehen gemeinsam als Anime-Serie verfilmt worden. Ich habe das Original noch nicht gehört, weil ich kann halt kein Holländisch, das ist oder Niederländisch, das ist ein bisschen schade. Das war eine meiner großen, ja, wie sagt man, nicht Enttäuschungen, aber ja, Versäumnisse. Versäumnis ist das richtige Wort, eines der größten Versäumnisse meines Lebens, niemals noch eine zweite Fremdsprache gelernt zu haben. Und deswegen, also mich würde interessieren, vielleicht findet man nochmal irgendwo einen Text, wie die Fabel tatsächlich im Originalen läuft. Alfred Jodocus Quack ist eine kleine Ente. Diese Ente wird eben mit Wurf bei Enten oder Gelege eben auf die Welt kommt und er verliert seine Eltern und seine Familie eben bei einem Autounfall und der Maulwurf Hank übernimmt dann eben so die Vaterrolle für ihn. Und man kriegt in der TV-Serie, 52 Folgen, typisch für eine Anime-Serie, dann eben so die Station seines Lebens mit. Also wirklich von der Geburt, man sieht wirklich, wie sich die Eltern kennenlernen. Johann und Anna heißen die. Und Johann auch gesprochen von Herman van Veen selber im Deutschen, ich meine auch im Holländischen auch. Und kriegt das eben auch so mit, wie die sich kennenlernen und wie Alfred dann geboren wird, dass er selber auch so ein Spaßmacher, so ein Draufgänger ist und er kriegt deswegen auch den Beinamen Jodocus für Witzbold, im Grunde genommen. Jodocus ist der Witzbold. Und in der Geschichte geht's ganz viel darum, einerseits, es ist eine Kinderserie und das ist, glaube ich, das Besondere an der Serie ist eben, dass es da sehr viel um Politik geht, dass es da sehr viel um gesellschaftliche Probleme geht, um den Nationalsozialismus, um die Apartheid in Südafrika, um Umweltschutz, das Leben von Geflüchteten und dann natürlich auch, also am Anfang ist es noch relativ seicht, gerade wo die Figuren noch Kinder sind, aber es zieht halt extrem schnell an und wird sehr düster und zum Teil wirklich sehr, sehr ernst. Oh ja, das ist richtig. Also es gibt immer mal wieder so Handlungsfäden, die sich über mehrere Folgen erstrecken, vor allem mit Kra. Und es ist auch nicht nur Alfred, dessen Werdegang wir verfolgen, sondern es sind dann auch seine Freunde um ihn herum. Mhm. Das ist irgendwie ganz schön. Also ich habe die ersten Folgen ja leider verpasst, aber du hast gesagt, man sieht, wie die in der Schule sind und so. Und auch da ist Kra dabei, da ist Olli schon dabei. Stibitzi ist, glaube ich, auch schon dabei. Kra ist augenscheinlich eine Krähe, Olli ist ein Storch, Stibitzi eine Elster. Das sind so die vielleicht noch so die zentralen Figuren, noch die beiden Gänse, die beiden Gänse, Hannes und Wannes eben dazu noch, genau. Genau. Und die tauchen auch immer wieder auf und die entwickeln sich auch alle weiter. Also die tauchen auch nicht immer nur so auf als die sie in der Schule gewesen sind, sondern die verändern sich auch. Ich glaube, am stärksten war das bei Wannes oder Hannes? Wannes, glaube ich. Der im Prinzip vom Teenager-Skinhead rund um Kra irgendwann, man weiß nicht genau, was er macht, aber er hat einen schicken Anzug an, lebt in einem schönen Haus, er hat irgendwo mit Geld gemacht und man vermutet, dass es nicht so ganz legale Sachen sind vielleicht. die bleiben nicht stehen. Olli wird Anwalt, stellt sich dann auf zur Präsidentschaftswahl und ähnliches. Also die entwickeln sich alle permanent weiter. Der Einzige, von dem wir den Beruf nicht kennen, ist Alfred. Ich habe Alfred immer so, also früher nie wirklich hinterfragt, was der beruflich macht, aber er sagt, er müsste Geld verdienen. Und er sagt, glaube ich, irgendwann mal, dass er Entengrütze verkauft. Genau. Ich glaube, das ist so ein Nebensatz einfach nur so. Irgendwie ja, so. Aber das ruft er ins Leben, dieses Entengrütze verkaufen, als er diese Geldsammelaktion. Ja, ja. Also nur um das Geld zu sammeln. Es ist nicht so sein Hauptberuf irgendwie, hat man den Eindruck. Ist halt schwierig rauszukriegen. Also als Kind habe ich das nie hinterfragt, weil er war halt die Hauptfigur der Serie. Jetzt beim Rewatch habe ich wirklich gedacht, okay, scheiße, wir erklären jetzt, wovon lebt er eigentlich? Mhm. Henk ist irgendwie Sachverständiger für Grubenbau. Mhm. Also der hat ein Einkommen, aber womit Alfred, also ob der jetzt von Henks Einkommen mitlebt oder sowas, wird gar nicht so klar irgendwie. Geld ist da auch nicht so. Es gibt so ein, zwei Punkte, wo Geld vorkommt, aber es ist nicht so das Thema offensichtlich. Und das Geld ist ja auch meistens eben zum Zwecke des Verdeutlichens eines Sachverhaltes irgendwie so. Und ich habe die Serie wieder mit großer Freude wieder mit dir zusammen geguckt. Also ich habe die auch als Kind gesehen und fand die damals schon toll. Mochte auch die Musik wahnsinnig gerne. Ich habe mich tierisch gefreut, als Winnie endlich aufwacht und war dann ein bisschen enttäuscht aus heutiger Sicht. Ich hatte die stärker und aktiver in Erinnerung aus Kindertagen. Vielleicht habe ich es mir auch eingebildet. Sie steht oft am Rande. Also sie bleibt dann immer zu Hause und darf zugucken, wie Alfred losfährt auf Abenteuer. Also Winnie stammt eben aus Gänseland, was so das Äquivalent zu Südafrika ist. Ist Geflüchtete. Von der Apartheid geflüchtet, die wird, glaube ich, auch so genannt, die Apartheid. Ne? Also da gehen sie gar nicht, fangen sie nicht irgendwie an, um den heißen Brei drum zu reden, sondern es gibt eben die diese Trennung zwischen den weißen Gänsen und den schwarzen Enten. Und Winnies Familie trifft, ich glaube, Alfred ist irgendwie in Europa, sagt er zumindest, sitzt im Zug zurück nach Großwasserland, wo die Serie spielt, und trifft dann da eben auch Winnies Familie Wanner. Und durch Verquickungen und Rangeleien bleibt als einzige dann zum Ende der Serie nur noch Winnie praktisch über. Und ihr kleiner Bruder wird so ein bisschen dann auch an den Rand gedrängt und wird gar nicht mehr so großartig. Er kriegt eine Babysitterin und dann ist er weg. Das ist auch so ein bisschen, man merkt der Serie so ein bisschen auch das Alter an, ein bisschen diese Holprigkeit und auch das, die Tatsache, dass es eine Anime-Serie ist, wird auch deutlich. Gehen wir vielleicht im Einzelnen gleich nochmal ein. Es gibt so ein paar Widersacher-Figuren, aber auch viele Figuren, die Alfred unterstützen. Also Henk haben wir schon gesagt. Dann gibt's Captain Stoppel, der relativ am Anfang der Serie auch seinen ersten Auftritt hat, und General heißt, oder Admiral Ramknall. Genau. Stoppel ist General, General Ramknall. Stoppel ist ein Walross, glaube ich. Und Ramknall halt ein Affe, ein Orang-Utan oder ein Schimpanse, ich weiß es gerade nicht. Also sind halt alles Tierfiguren. Der Mensch kommt am Rande vor, da kann ich gleich noch zwei Worte zu sagen. Manchmal nennen sie sich auch Menschen, irgendwann gehen sie dazu über, Tiere zu sagen. Es gibt ein Königreich, also am Anfang ist Großwasserland noch eine Monarchie. Das wird mit der Zeit dann auch aufgelöst. Der ist natürlich ein Löwe, wie es ist. Und also viele, viele Tiere, die darin auftauchen, sind dann auch so verschlagen und sind dann auch entsprechend dargestellt. Also diese typischen, also Eigenschaften, die man so einer Schlange oder einem, also ein Widersacher ist Lispel, die Qualle. Und der geht halt immer wieder hin und ist so ein Spion und lispelt halt immer so ein bisschen und versucht sich immer die Informationen rauszusuchen und die zu verkaufen. Die verkaufen auch. Und es gibt ein paar sehr amüsante Folgen mit ihm, aber auch ein paar echt bedrohliche. Dann gibt es noch Psst heißt der. Das ist ein Spatz, der irgendwie aus dem Spatzenland kommt. Ich weiß gar nicht, wie das heißt. Der wird aber auch irgendwann Unterstützer von Alfred. Der soll eigentlich spionieren und irgendwie, ich glaube, ein Gerät auch am Anfang klauen und läuft dann aber auch über. Und also es gibt halt wirklich wahnsinnig viele Figuren in dieser Serie. Und oft sind die nur zwei oder drei Folgen da. Dann hat man noch Professor Palias. Genau. Den Eisbären, der im holländischen Original, glaube ich, tatsächlich einen deutschen Akzent hat. Ach süß. Und deswegen rennt er halt auch in diesen grünen Trachtenklamotten rum. Oh Gott, ja. Der hat ja auch so einen Ganzbart. So einen Ganzbart am Hut, genau. Also der soll wahrscheinlich Bayer sein. Ist halt ein Eisbär. Weiß ich auch nicht. Bayerischer Eisbär. Mein Gott. Wobei man ihn zuerst in den Polarregionen trifft, wo Alfred ja die Wale dazu animieren will, Großwasserland zu retten. Genau. Und Alfred passieren halt die abstrusesten Geschichten. Also ganz normale Abenteuer, wo du wirklich denkst, okay, das sind jetzt auch so, also hat eben so dieser Politikkram. Und das merkt man halt am Anfang, wo er dann mit Kra in Brunnenfeld, da sind die beiden noch ganz klein, und da wird auch dieses Thema Rassismus in der Schule plötzlich angesprochen. Und davon inspiriert fast Kra als Kind schon den Plan, irgendwann Präsident oder Alleinherrscher über Großwasserland zu werden. Was er dann in dieser Brunnenszene Alfred auch knallhart vor die Füße schmeißt und sagt, ich kriege das irgendwann hin. Also und das kommt vor allem aus einer Art Minderwertigkeitskomplex, den Kra hat, weil er ist keine echte Krähe, sondern ein halber Amsel. Und sein Schnabel ist eigentlich orange. Und er schminkt den eben. Der wird auch immer schwärzer im Laufe der Serie. Der ist erst noch braun, ja. Am Ende wird er dann immer schwärzer. Also entweder hat er die Schuhcrememarke gewechselt oder... ist nicht mehr Frosch. Ja. Oder Rex. Nee, aber es ist so, es sind, also wie du gerade schon sagtest, auch bei DuckTales, wo man es gesehen hat, es sind sehr viele Figurenbeziehungen auch da. Manche Figuren verschwinden fast in den Hintergrund. Manche werden zu reinen Plot-Devices, wie Stibitzi irgendwann. Also immer wenn Stibitzi kommt, weißt du, okay, es geht gleich um Diebstahl und Stibitzi ist diejenige, die das alles verursacht hat. Da wird es dann so ein bisschen 0815, was im Grunde genommen jede neue Storyline, manchmal so 2 Folgen, manchmal 4, 5, führt auch gleich einen ganzen Schwung neuer Charaktere ein. Und das hält die Serie auch im Leben. Und es gibt natürlich wiederkehrende Figuren auch auf der Gegenseite und auf der guten Seite. Als Kind habe ich Kra tatsächlich nicht so wahrgenommen, wie ich ihn als Erwachsener irgendwann wahrgenommen habe. Ich habe früher natürlich häufig über die Serie gelesen, aber nie irgendwie die Chance genutzt, die Serie nochmal zu gucken. Und natürlich ist mir irgendwann kommuniziert worden, ja, das ist alles eine Analogie auf den Nationalsozialismus, so Kra ist Hitler und bla bla bla bla bla. Ich habe das jetzt zum allerersten Mal wirklich festgestellt, also wie das auch am Anfang anfängt, seine ganzen Motive. Wie hast du das erlebt? Ich kann dir nicht mehr sagen, ob ich das wirklich beim ersten gucken will. Ich bin ja 2 Jahre älter als du, das heißt, als die Serie regulär im Fernsehen lief, sage ich mal, bei uns, oder eine der Wiederholungen, war ich ein bisschen älter als du. Ich weiß nicht, ob ich es von Anfang an verstanden habe, ob mein Geschichtswissen da schon da war. Ich weiß aber jetzt an den Rewatch bin ich rangegangen mit dem Wissen, dass Kra diese und die ganze Gesellschaft rund um Kra, diese Krähenpartei und alles, eben diese Analogie auf die NSDAP und Hitler ist und die ganze Nationalsozialismus-Vergangenheit in Deutschland und auch in den Niederlanden natürlich, muss man sagen. Und das wusste ich also, ich kann dir aber nicht mehr sagen, ob ich das wirklich als Kind wahrgenommen habe beim Gucken oder ob mir das erst später klar geworden ist. Durch Erinnerungen und mit Leuten drüber ausgetauscht und irgendwas, das weiß ich gar nicht mehr genau. Also ich finde halt krass, wie nah das, was in der Serie halt passiert, auch an der Realität ist, also wie stark die Motive einfach übernommen worden sind. Und ich unterstelle jetzt mal, obwohl ich es nicht wirklich hundertprozentig weiß, dass das Motive sind, die aus der Fabel auch kommen. Also wo ganz klar ist, Alfred, diese kleine, witzige, kleine Ente, versucht hier irgendwie gerade den großen politischen Putsch aufzuhalten. Und man auch in der Fabel wahrscheinlich, vermute ich zumindest, eine Station im Leben dieser Ente eben auch mitbekommt. Und in der letzten Folge feiern sie, glaube ich, Alfreds 10. Geburtstag. Zumindest kommt es mir so vor. Oder Hank sagt, glaube ich, irgendwas, vor 10 Jahren wäre Kra für das, was er gemacht hat, noch getötet worden, also die Todesstrafe bekommen. Also man hat also auch in der Gesellschaft in Großwasserland eine deutliche Veränderung eben hin zu Demokratie, also von der Monarchie zu Demokratie. Irgendwann wird gewählt und Olli wird tatsächlich Präsident, obwohl es vorher ein bisschen anders aussieht. Es ist eine extrem vielschichtige Serie, die trotz alledem aber für Kinder noch genug Witz und drollige Charaktere und Abenteuer mitbringt, dass man das alles an die Seite schieben kann und Kinder trotzdem Spaß haben, weil ein Bösewicht ist ein Bösewicht, ob das jetzt Hitler darstellen soll oder was Ähnliches. Also gerade in dem ersten Bereich mit der Krähenpartei erinnert Kra ja auch eher an Napoleon. Ja, so ein bisschen Hut genau. Und mit der Hand in, dem, in der Jacke. So, und dieser Hitler-Vergleich, der kommt dann erst später, wenn er wirklich in diesen in braunen Knickerbockern durch die Gegend rennt und dann so ganz stramm steht und das Bärtchen auch hat, dann deutlich. Und dann wird dann aus dieser kleinen, witzigen Abenteuerserie, die es in den ersten 10, 12 Folgen noch ist, so Alfred geht beim Zirkus arbeiten und kommt da nicht weiter und da ein Abenteuer, sondern es wird dann doch sehr, sehr, sehr, sehr ernst und düster zum Teil und sehr bedrohlich. Ja. Und es ist halt, also in vielen Aspekten, nicht nur politisch, sondern auch gesellschaftlich, sozial etc. Gibt es immer wieder Anspielungen. Also man hat zwischendurch einfach so witzige kleine Abenteuerfolgen, sage ich mal. Also da, wo sie auf dem Weg zum Südpol sind und auf dieser Insel auf diese Alien-Enten treffen. Ja. Es gibt so ein paar Einzelabenteuer, auch mit diesem Elliot, das Schmunzelmonster habe ich es genannt, diesem Drachen, der dann irgendwann auflacht, den sie finden mit Professor Palias zusammen und so. Der kommt da irgendwo aus dem Weltall. Genau. Und also es gibt so ein paar einfache, schlichte Abenteuerfolgen, die nur zur Unterhaltung sind, aber man hat eben auch Folgen. Er reist mit Professor Palias in ein fremdes Land, das sich im Nord- und Südbereich unterteilt und der Süden ist sehr arm, der Norden sehr reich und im Süden ist eine große Epidemie ausgebrochen. Und werden gebeten, also Professor Palias wird gebeten, nach Möglichkeit was zu finden, womit man diesen Virus bekämpfen kann, der eben merkwürdigerweise offenbar nur den Süden befällt und den Norden nicht. Und Da geht es auch darum, diese soziale Ungleichheit auszubalancieren und den König dieses Landes dazu zu zwingen. Die Monarchie kommt sehr schlecht weg dafür, dass es aus den Niederlanden kommt, wo die Monarchie ja eigentlich vom Volk als ganz okay angenommen wird. Also der König aus Großwasserland ist halt so ein, dem ist sein Volk egal, wundert sich, dass das Volk ihn nicht mehr so mag, wie es mal gewesen ist. Sitzt aber auch irgendwie jeden Tag in der Badewanne und badet Limonade. Oder Kakao. Oder Kakao war es, glaube ich. Kakao, genau. Und im Grunde genommen ist ihm die Regierung auch egal und verpasst die Kohle, leiht sich von Alfred wahnsinnig viel Geld, was er eigentlich anders anderweitig ausgeben wollte und zahlt es dann auch nicht zurück, was ja natürlich auch eine Analogie auf Steuern sind, nach dem Motto, ja, wir nehmen dein Geld und geben es im Grunde genommen für gutes Essen aus und geben euch nichts davon zurück und was dann zurückgeben sollen. So, wo auch eine ganz deutliche Kritik eben auch an Regierung und Monarchie da ist, und auch in dem Land mit den zwei Hälften, da ist halt der König auch ein totaler Gauner halt. Ne? Ja. Also es gibt Alfred eine Zusage und ein Versprechen, was er einhält, nämlich dann eben dem Süden vom Reichtum des Nordens was abzugeben und hält sich halt erstmal nicht dran und schmeißt Alfred erstmal ins Gefängnis dafür. Ne? Genau. Und also es sind viele spannende Sachen, es sind auch viele Anleihen drin. Also gerade in dieser Folge, wo Alfred ins Gefängnis geworfen wird, es ist eine sehr starke Analogie zu der Geschichte um den Rattenfänger von Hameln zum Beispiel. Die holen halt irgendwann eine magische Geige vom Mond, vom Clown im Mond und damit soll er diesen Virus eben bekämpfen. Es ist halt auch eine Fantasy-Serie ein Stück weit. Es gibt auch keine sprechenden Enten übrigens. Tut mir leid, wenn wir gerade zwei Serien besprechen, in denen die Enten. Tut mir leid, Kathi. es ist halt eine Fantasy-Serie mit sehr vielen Abenteuerelementen, aber die holen halt irgendwie die Geige vom Mond und bekämpfen damit das Virus und Alfred wird dann in den Kerker gesperrt und teleportiert dann die Kinder weg. Ich glaube, so ist es zu beschreiben. Ja, so leuchtende Scheiben auf und die machen so einen Tagesausflug. Sind natürlich total safe, die Kinder, also denen passiert nichts. Wird auch gar nicht weiter eruiert, was mit denen jetzt passiert ist oder sowas. Also es gibt schon immer mal wieder Anleihen, beziehungsweise hat man dann auch in späteren Filmen Anleihen. Ich lache immer noch darüber, sie versuchen Walisch zu sprechen, um die Wale zu überzeugen. Ich muss die ganze Zeit an Findet Nemo und Dory denken. Lolo. Es steckt sehr viel drin. Es ist eine sehr pädagogische Serie, das muss man schon sagen, aber sie wirkt nicht so. Also es steckt viel drin im Sinne von, wir zeigen, wo Ungerechtigkeiten passieren, welche Ideologien auch einfach schwachsinnig sind, dieser Nationalsozialismus und Rassengedanke, den Krader verbreitet und so. Das wird alles ganz klar vorgeführt in dieser Serie. Ich fand's halt, wir hatten es halt, ich glaube, noch kurz vor der Wahl haben wir es beendet, jetzt im September, und ich fand es halt zum Teil erschreckend, wie aktuell die Themen sind, also wie aktuell das Thema Rassismus ist, die Parallelen der Krähenpartei, die mit Populismus und irgendwelchen, weiß ich nicht, wir stärken die Wirtschaft und geben euch wieder Arbeit. Das ist halt auch heute noch. Die AfD hat keine anderen Schlagwörter als genau das. Also eben stark konservatives Gedankengut, was dann da auch von Krah weiter verbreitet wird. Mir ist halt echt so ein bisschen auch, der Spaß zum Teil im Halse stecken geblieben an der Serie, weil ich immer wieder daran erinnert worden bin. Es ist halt 30 Jahre her und es hat sich im Grunde genommen gar nichts verändert. Ja. Beziehungsweise sind wir jetzt 30 Jahre später in einer weiteren Aufschwungwelle des rechten Gedankengutes und dass das halt alles immer noch einen sehr aktuellen Bezug hat. Und das hat mich dann doch sehr gestört. Also nicht an der Serie selber, sondern am Zustand unserer Gesellschaft. Ja, in der Tat. Was ich schön finde, gerade am Anfang der Serie, also als ich angefangen habe, also Folge 10, 11, 12, irgendwas in der Dreh, will der Bürgermeister irgendwie so ein super tolles neues Schiff, auf dem Kapitän Stoppel auch Kapitän sein soll, für den Heringsfang oder was das ist, etablieren. Und dafür braucht es halt irgendwie, weiß ich nicht, 12 Mann Besatzung und einen Kapitän. Und damit kann man weit mehr Heringe fangen und eindosen als alle Fischer dieser Hafenstadt in Großwasserland zusammen. Und im ersten Moment klingt das alles ganz toll, weil die Technik von dem Schiff und so, das wird alles super schön beschrieben tatsächlich. Und dann kommen aber eben die ganzen Fische, die sagen, ja, was wird denn aus uns und mit unserer Arbeit und überhaupt? Und dann kommen auch noch die Heringe zu Wort tatsächlich selber und sagen, sorry, also es ist ja schon klar, dass ihr uns fangt und verdost, was ich ein bisschen creepy finde, dass sie mit ihren Essern reden. Aber ja, es ist halt auch nicht so ganz trendscharf, was jetzt eben was Tier ist und was Leute ist sozusagen. Ja, eben genau. Also wer als Leute betrachtet wird in der Serie auch und wer nur als Tier niederes... Obwohl Alfred eben also zum Beispiel auf dem Weg zum Schloss, wo er sich die Kohle wiederholen möchte, auch mit einer Biene redet, die an ihm vorbeifliegt. Und auch so ein Frosch, der einfach nur vorne vom Haus im Teich sitzt oder ein Pärchen von Fröschen, die reden auch miteinander. Also im Grunde genommen muss man davon ausgehen, dass jedes Tier, was in dieser Welt lebt, sprachbegabt ist. Wobei das bei DuckTales, wo wir nochmal auf das erste Thema zurückkommen, durchaus getrennt ist. Also es gibt eben diese sprachbegabten, vernunftbegabten Tiere. Und dann aber auch so das, was wir eben hier als Tier definieren, also die Möwe. Das ist am Anfang derartig kritisiert worden bei DuckTales, weil die erste Einstellung in der ersten Folge ist eben diese fliegende Möwe. Also, wie kann das denn sein? Da sind sprechende Enten und hier fliegt eine Möwe durchs Bild und wo dann auch, also ich glaube, Aaron Sparrow, einer der Autoren der Duckwing Duck-Serie, dann auch sagte, ja, entschuldige mal, ich habe hier einen kleinen klassisches Donald Duck Comic und einen alten Cartoon, die essen auch Truthahn zu Thanksgiving. So. Also es gibt auch Nutztiere in DuckTales und es gibt weit weniger trennscharf bei Alfred auch. Und es zeigt, also die Serie versucht zumindest so verschiedene Perspektiven immer aufzuzeigen. Also es gibt auch diese Geschichte um die Bohrgesellschaft, die da unter Wasser irgendwas freibohren wollen und dann entdecken sie da unten irgendwie eine neue Zivilisation oder eine alte Zivilisation eigentlich, die geschützt und gerettet sein will. Und die Serie bemüht sich zumindest drum, es gelingt ihr vielleicht nicht immer, aber sie bemüht sich doch sehr drum, nicht nur Alfreds Perspektive immer zu zeigen. Und ganz oft hört man von Alfred eben auch, daran habe ich gar nicht gedacht. Genau. So habe ich das noch nie gesehen. Und das finde ich toll, weil eben auch mit Alfred als Protagonisten lernen wir als Zuschauer und Zuschauerinnen eben auch dazu. Ja. Und denken so, die Perspektive habe ich auch noch nicht gesehen. Stimmt. Und das finde ich sehr schön in der Serie, nach wie vor. Ich glaube, dass das sehr gut funktioniert. Und ich finde es wirklich gut, dass diese ganzen Themen, die gesellschaftlich relevant sind, wirklich gut kindertauglich aufgebaut sind. Wobei ich mich daran erinnere, dass es etliche Folgen gegeben hat, bei denen ich mich strikt als Kind also ganz klipp und klar gegruselt habe. Also da waren viele Folgen. Also es gibt eine von den Folgen, die hast du gar nicht mitbekommen, wo Alfred beim Krämer irgendwo eine alte Lampe, eine alte Öllampe findet und da natürlich ein Genie drin sitzt. Die fand ich als Kind derartig gruselig. Okay. Und okay, das ist eine Doppelfolge, die hast du auch verpasst. Ja. Doppelfolge am Anfang, eine von den Abenteuerfolgen am Anfang noch. Und da habe ich mir also fast schon in die Hose geschissen. Und es gibt halt in der im Intro diese eine Einstellung, wo dieses Monster kommt und Alfred so am Hals hochhebt, es kommt in der Serie selber nicht vor, aber es ist immer so ein creepy Moment gewesen in jeder Folge, wie ich damals als Kind gesehen habe, immer dieses Monster, dieser Dämon, der in der Serie selber gar nicht vorkommt. Das ist auch ein ziemliches Rätsel, keiner weiß wirklich, was das soll. Das ist auch nie beantwortet worden von irgendwem. Keine Ahnung. Ja, ich finde, die Serie ist zeitlos, weil das bisschen, was Technik da ist, ist halt ein bisschen Funktechnik. Professor Palias hat so eine fliegende Windmühle als Raumschiff, mit der sie auch mehr als einmal ins All fliegen. Auch oder unter Wasser tauchen. Unter Wasser, also quer über den Globus praktisch. Das ist futuristisch genug, das funktioniert heute noch. Die Autos sind einfach nur Autos, sind ein bisschen Oldtimer-mäßig. Keine Ahnung, was für einem Zeitalter das spielen soll. Ich habe es immer so als 80er Jahre, 70er Jahre vielleicht auch empfunden. Es ist halt auch zeitlos. Das ist nichts, was in irgendeiner Art und Weise jetzt, also wäre mehr Technik da gewesen, könnte man jetzt sagen, okay, das ist die und die Zeitperiode. Im Gegensatz zu DuckTales, wo die auch Smartphones haben, die Charaktere, es wäre unlogisch, dass die Figuren, also es gibt ja in DuckTales auch in den ersten Folgen die Einstellung, wie Donald den anderen Schergen von McMoney sagt, eben so Bilder, Fotos auf seinem Smartphone zeigt. Das macht echt, ist halt einfach nur süß. Du musst ihm kein Fotoalbum mitgeben lassen, was keinen Sinn gäbe, dass er es dabei hat, aber um zu zeigen, wie gerne er seine Kinder hat, zeigt er den Leuten um mich herum eben das Smartphone. Und guck diese Serie, diese DuckTales-Serie mal in 10 Jahren, wenn wir andere Technik haben als ein Smartphone, Hologramme oder sowas, keine Ahnung, wie weit wir dann sind mit der Unterhaltungselektronik, dann wirst du merken, okay, die kommt aus den 2010er Jahren, diese Serie. Und das merkst du bei Alfred eben gar nicht. Nee, also du hast zwar bei Alfred ab und zu mal sowas wie ein Telefon und eine Telefonzelle, was man zugegebenermaßen heute relativ selten findet, aber du hast einfach sehr viele Storylines und auch Geschichtenaufbau, wo ich auch nicht gedacht hätte, so, hätten sie ein Telefon gehabt, wäre es viel schneller gegangen. Hast du einfach nicht, weil es gibt Verfolgungsjagden, die sich aber nicht abkürzen lassen durch ein Telefonanruf. Und das ist genau der Grund, warum in den Disney-Comics die Figuren bisher keine Smartphones hatten, weil den Weg, den der Charakter dann zu Fuß zurücklegen muss, den hast du mit einem Telefonanruf sofort erledigt. Und das fällt bei Alfred offensichtlich flach, wie gesagt. Genau, also es ist zumindest nicht so gewesen, dass es mir jetzt beim Nachschauen aufgefallen wäre, von wegen, also es geht mir, ich verkaufe ja Kinderbücher hauptberuflich, Und in Kinderbüchern, in Klassikern geht es mir oft so, dass ich denke, ja, Emil und die Detektive funktioniert heute nur noch bedingt. Einfach weil du könntest diese Geschichte heute so, wie sie Kästner geschrieben hat, nicht mehr schreiben, weil die Technik eine andere ist. Es funktioniert nicht mehr. Das fliegende Klassenzimmer würde nicht mehr funktionieren, weil die Kommunikation unter den Figuren einfach anders laufen würde. Ganz genau. Die würden sich nicht mal zum Prügel treffen, das wäre totaler Schwachsinn. Eben. Und das ist halt irgendwie, das hat bei Alfred sehr, sehr gut geklappt, dass es diese Technik nicht braucht. Es gibt für die serienintern neue technische Entwicklungen, gerade eben mit diesen Heringfangschiffen, noch ein paar andere Sachen hier und da, aber nichts, was in der Realität in dem Sinne umgesetzt wäre und diese Serie in einer bestimmten Zeit verankert. Genau. Und die Handlungen, die erzählt werden und die Plots, die erzählt werden, die funktionieren tatsächlich ohne jede Fernkommunikationstechnik im Prinzip. Also weil auch Familie Wanner zum Beispiel, gut, die könnten vielleicht besser miteinander in Kontakt bleiben, aber es wäre trotzdem schwierig. Die Eltern gehen irgendwann zurück in dieses Land, Gänseland. Genau. Um den Widerstand sozusagen der schwarzen Enten zu unterstützen, weswegen sie überhaupt erstmal geflohen sind, weil sie eben politische Gegner waren. Es wäre sicher einfacher für die Kinder, mit den Eltern in Kontakt zu bleiben, aber die müssten sich trotzdem bedeckt halten. Also die könnten nicht über die Straße laufen und mit Smartphones irgendwie mit ihren Kindern telefonieren. Das ginge nicht. Von daher ist es tatsächlich für die Serie unfassbar gut gelungen, dass die so zeitlos ist. Also ich glaube auch, dass die das in 10 Jahren noch sein wird und in 20 Jahren und vielleicht irgendwie in 100 Jahren, wenn wir Beam-Technologie erfunden haben, nicht mehr. Das Ärgerliche ist, dass ich gelesen habe, dass man schon mehrfach in den letzten 10 Jahren versucht hat, das Universum zu rebooten. Auch als CGI-Verfilmung, also Animationsfilm eben, weil das ja jetzt auch schon seit, sag mal, 15 Jahren durchaus en vogue ist. Also nicht zuletzt durch Pixar eben, dass man Universen da macht. Aber die kriegen es tatsächlich nicht ans Laufen. Also Hermann von Fehn spielt die Songs noch heute zum Teil, weil er wird natürlich drauf angesprochen, spielt auch nochmal die Alfred-Songs. Und er macht das sehr gerne. Also ich habe auf YouTube mehrere Auftritte, relativ aktuelle, von vor ein paar Jahren und auch vom letzten Jahr oder vorletzten Jahr noch Videos gesehen, wo er eben auch die Titelmelodie von Alfred nochmal spielt und verschiedene andere Songs. Und dieses Warum bin ich so fröhlich? Das ist halt einer von seinen Songs gewesen und das hat mit Alfred erstmal so direkt nichts zu. Also diese ganze Alfred-Fabel ist ja seine Musik gewesen und ist von der Zeichentrickserie selber erstmal losgelöst gewesen. Natürlich ist dieses Warum bin ich so fröhlich so fucking Hymne geworden. Ja. Ne? ist natürlich auch ganz klar. Aber es ist halt, es gehört eigentlich nicht instantan zu dieser Zeichentrickserie, sondern eben zu der Urgeschichte überhaupt. Und deswegen ist das, also ist Hermann von Fehn eben auch automatisch unumstößlich damit verbunden und wird auch ohne die Musik vorne dran und auch ohne seine unvergleichliche Art, das zu singen, überhaupt nicht funktionieren. Und er singt halt auch zwischendurch. Wollte ich gerade sagen, das ist einer der Punkte, die ich tatsächlich ein bisschen schade finde, die ich an der Serie fast kritisieren möchte, ist, er singt zwischendrin. Es gibt Songs, die die Serie auch tatsächlich erzählend begleiten. Ja. Also nicht einfach nur nette Untermalungsmusik, sondern in den Texten geht's offenbar mitunter auch um das, was gerade in Serie passiert. Also diese Szene mit Winnie und Alfred, wie sie in den Teich springen, und die so kennenlernen müssen, verlieben und so. Genau, ne? Da funktioniert's gut. Aber es gibt ganz viele Szenen, wo diese Musik läuft. Man kriegt immer mal so 3-4 Wörter mit und dann wird aber wieder drüber geredet von den Charakteren. Und ich höre nicht mehr, worum es in dem Lied geht. Ja, das stimmt. Das finde ich sehr schade, weil die oft sehr schön klingen. Von der Melodie her, ich hab's ja nicht so mit Musik. Und die Verkäuferin vom Subway hat mir immer ein bisschen mehr Gurke drauf getan. Ja, aber ganz oft ist halt tatsächlich so, man kriegt so ein Schnipsel von den Liedern mit und aber nicht genug irgendwie. Das finde ich schade, weil da ist ein bisschen was verschenkt. Also da hätten die Lieder teilweise auch gereicht. Da hätte ich nicht unbedingt noch Dialoge drauf gebraucht. Es ist allerdings am Ende des Tages, und das hörst du und das siehst du, ist es am Ende des Tages halt immer noch eine japanische Anime-Serie. Ja. Und das merkt man an der Dynamik, an den Geräuschen, die passieren, wenn Alfred durch die Gegend hüpft. Dann macht sie diese Blips-Geräusche, so blip, blip, blip, blip, blip, wenn er durch die Gegend hüpft. Ist einfach auch, der Zeit geschuldet, in der die Serie, das ist vielleicht das Einzige, wo man den Finger draufhalten könnte und sagen könnte, so, das ist definitiv eine Serie aus dem Wechsel 80er zu 90er Jahre, weil solche Animes sind damals fast, also mit diesen Comedy und Alfred hüpft ja teilweise wie ein Flummi durch die Gegend. Ja. Daran sieht man am ehesten noch so die Periode, in der die Serie entstanden ist. Also das war relativ typisch für Animes in der Zeit, dass sie so sind. Mag auch den Machern geschuldet zu sein, ist glaube ich von TV Tokyo auch mitproduziert. Die haben diese Serien häufig, also Kinderserien vor allem so gemacht. Aber dass die so flippig und bunt sind und so süß zum Teil auch. Daran kannst du die Periode ungefähr festmachen. Ja. Ich habe mich tierisch gefreut über die Synchronsprecherin von Alfred. Ich vergesse leider immer ihren Namen. Rian van der Acken. Van der Acken. Van der Acken. Okay. Wenn ich jetzt den Fingerzeig gebe, dann sagst du mal ihren Namen. Okay, okay. Okay. Oder Rian van der Acken. Genau. Ich liebe es, wie Alfred redet. Mhm. Sein Picobello. Picobello! Großartig. Das ist so süß. So Picobello. Süß. Und wenn ihr euch mal so irritieren lassen wollt, wie ich als Kind irritiert war, es gibt eine tolle alte Verfilmung von Die kluge Bauerntochter, ein altes Grimmsches Märchen. Da spielt Rian van der Acken die Hauptrolle, also die kluge Bauerntochter. Eberhard Esche spielt den König. Und es ist so witzig, wenn man diese Frau da durch die Gegend hüpfen sieht und den König vorführen sieht und Alfred redet, ja, der ja auch den König vorgeführt hat in der Serie. Es ist schon echt süß. Ich mag den Film auch sehr gerne, da kann man geteilter Meinung sein, also diesen Märchenfilm und so. Aber ich höre die so gerne und das ist auch, wir haben verschiedene Intro-Songs gehört, ja, also in verschiedenen Sprachen. Es ist immer der gleiche Intro-Song, mehr oder weniger. Die Melodie ist meistens ähnlich und die Bearbeitung ist oft relativ... Ich habe ein paar Favoriten, also guckt's auch mal bei YouTube durch, wir blenden jetzt hier nichts ein. Also in meinen Augen haben es die Serben am besten gemacht, weil die es halt komplett mit ihrer eigenen Musik gemacht haben. Also irgendwo ist so dieser Balkan-Pop, hätte ich fast gesagt. Genau. Und die Engländer haben es komplett verkackt. Die Japaner haben es sehr schön gemacht, weil die Synchronsprecherin, die auch gleichzeitig eine sehr bekannte japanische Synchronsprecherin ist, das auch singt und die auch Alfred spricht. Also die japanische Variante ist vermutlich, einfach weil es auch sehr eigenständig, sehr japanisch auch klingt, aber die schönste Variante des, des Intros, genau. Und ich finde, in der deutschen, im deutschen Intro ist es einfach sehr, sehr schön, als dieses lalalalala kommt. Das ist so ein schöner Kontrast von der Stimme von Rian van der Acken. Genau. Ich sage es auch falsch, keine Ahnung. Zu der von Hermann van Veen. Das ist einfach, die passen toll zusammen, weil sie, Hermann van Veen sehr tief, die Rian van der Acken. Genau. Und was ich an Hermann van Veen so schön finde, ist ein Singsang in der Stimme. So der hat diesen Vibrato. Genau. Der kann die Töne so schön halten und der hat einfach so ein Grundsummen in der Stimme. Ja, so, ja. Ne? So das ist so toll. Und dann die Stimme von Rian van der Acken. Nein, du bist mal extrovertiert. Von der extrovertierten Rian van der Acken. Die ergänzt das einfach so schön. Es ist wirklich diese schöne, helle, freundliche Stimme. Picobello! Genau. Und es ist einfach wirklich schön zu hören. Das hat mir richtig wieder Freude gemacht. Also ich finde dann schon auch, das serbische Intro ist toll, das japanische hat mir auch gut gefallen. Und die Holländer, sag ich schon, die Briten haben es einfach, die haben da einfach derartig viel, also den Text einfach nur so halbherzig. Also es geht gar nicht um das, also das Original Holländische geht auch gar nicht mit er, sondern weil Hermann van Veen in der Fabel Alfred ist, also er ist Alfred, er erzählt die Geschichte aus der Ich-Perspektive, geht das eben auch, ich schwimm, ich mach dies, ich mach das und dies und das und keine Ahnung, also es ist er selber und ich komme als Droppelater, also ich komme halt später, also das holländische Intro ist eben ich als Alfred und die Briten machen einfach nur This is the story of a duck. Alfred Jonathan Duck. You never keep a duck down. Duck, duck, duck, duck, duck. Das ist null Originalität. Also das ist ganz furchtbar. Ja. Die Deutschen, weil es Hermann van Veen selber gedichtet hat, natürlich dann eine Entsprechung dessen ist auch gefühlt, also von dem, was ich vom Holländischen verstehe, das reicht leider nicht aus, um kontextmäßig was zu verstehen, aber was ich Vokabular verstehe, ist relativ nah daran. Mhm. Ja. Genau, also das ist tatsächlich. Ist schön. Gut, uns rennt die Zeit davon. Wir haben noch ein drittes Thema. Danger and Eggs. Danger and Eggs. A kid. An egg. Egg. A park. They do stuff. There's more to it. It's kind of hard to explain. A kid. An egg. A park. They do stuff. There's more to it. It's kind of hard to explain. Sort of like a just butterfly. It's kind of just, you know. Wenn ihr es noch nicht gesehen habt, glaubt ihr jetzt bestimmt, wir sind verrückt. Aber wir sind es nicht. Doch, aber das hat damit nichts zu tun. Es ist eine Amazon-Originalserie von diesem Sommer, also sehr aktuell. Ist im Internet, also im Vorfeld, dadurch hatte ich davor schon mal gehört, in den höchsten Tönen gelobt worden. Als inklusiv, als derartig genderqueer und inklusiv, wie ich schon gesagt, Und auch sehr extrovertiert. Genau. Und das ist sie auch. Mhm. Wir haben dann, wir brauchen gerade den Amazon Prime Account von einem Bekannten von uns auf. Und haben dann, ich habe da wirklich mich drauf gefreut, als ich die Möglichkeit hatte, die Serie zu gucken. Mhm. Dann ging auch die News durch die Timeline, ja, guckt ihr es auch, ja, wir gucken es. Und ich war am Anfang sehr ernüchtert, muss ich ganz ehrlich sagen. Mhm. War da auch nicht so der oder die Einzige, der es dann so ging. Du warst auch jetzt nicht nur begeistert am Anfang. Nee, also es war okay, aber es war jetzt nicht so. Wir haben es direkt im Anschluss an Gravity Falls geguckt im Prinzip. Wir haben Gravity Falls mehr oder weniger gebingewatcht. Hatten zwischendurch noch Over the Garden Wall eingeschoben. Und dann sind wir direkt zu Danger and X gesprungen. Und ich bin sonst nicht so für die ganz bunten, lauten, schnellen Serien zu haben. Das überfordert mich häufig. Deswegen war das ein harter Bruch. Kann ich verstehen. Ging mir ganz ähnlich. Und ich hatte nicht direkt was dran auszusetzen, aber es hat mich jetzt auch nicht direkt so vom Hocker gerissen, dass ich gesagt hätte, ja, yeah, hey, super. In der Serie geht's um ein Kind, ein Ei und einen Park und die machen da Dinge. Und irgendwie geht's da noch um ein paar Sachen mehr, aber das ist schwer zu erklären. Das ist die Prämisse von Danger and X. Es ist exakt deswegen genau das. Deswegen ist auch das der Intro-Song. Genau. Und es ist irgendwie, wie die Serie anfängt, habe ich gedacht, okay, es ist halt eine standardmäßige Serie, wie sie in den 90ern auf Nickelodeon oder Cartoon Network hätte laufen können. Nichts Besonderes. Mit Didi Danger, muss man dazu sagen, draufgängerisches Mädchen. Und da kommen wir wieder zu diesem Tomboy-Klischee. Das war mein, ich beschreibe mal meinen ersten Eindruck. Tomboy-Klischee, sie ist die Tochter eines Stuntmans, der gerade in dem Moment, wo die Serie anfängt, noch im Heilungsprozess begriffen ist, also komplett eingegipst und verbunden und an Seilen, an so einem Krankenbett und der wird also in den Folgen immer wieder ins Bild geschoben und ja, noch irgendwas über den Mund drüber, dass man ihn nicht versteht. Der tut einem auch immer leid, also das ist so, dass dieses, ach Mann, der arme Mann, so, das ist so ein bisschen so eine etwas, na, traurige Gestalt. Mhm. Und Philipp, also ist nicht X, also obwohl die Serie Didi Danger und X heißt, wobei es glaube ich eher so eine Hammond X Anspielung sein soll, vermute ich. Philipp, das Ei, es ist tatsächlich ein Ei auf Beinen. Man weiß auch erst gar nicht, was das soll. Wo ich dann immer gedacht habe, ja gut, ist halt auch schwer zu erklären. Ist irgendwie schwer zu erklären. Und Didi ist halt, eifert ihrem Vater nach, ist eben auch Stuntwoman und Philipp ist ihr Sicherheitsbeauftragter. Trägt einen Helm und Armschoner und Knieschoner und ein Overall und ist sozusagen so ihr, weiß ich nicht, so Typ in der Boxengasse, hätte ich fast gesagt. Ja, so ein bisschen. Also er räumt auch, wenn sie dann irgendwelche Stunts macht, kartet er auch mal die Lady aus dem Weg, die Vögel füttert, genau, und ähnliches, damit dann niemand zu Schaden kommt. Also er passt nicht nur auf Didi auf, sondern dass das gesamte Umfeld sicher ist. Und er ist auch irgendwie für diesen Park zuständig, ein Stück weit. So ein bisschen. Ja. Ist er gerne auch. Also es ist, macht ihm einfach Freude so. Es wird tatsächlich nicht unbedingt als zwanghaft dargestellt, sondern als etwas, was ihm einfach gefällt. Also zwanghaft möchte ich nochmal an die Seite stellen, wir reden aber dann gleich drüber, ja, weil ich sehe da durchaus Tendenzen. Er wohnt in seiner Mutter, die in der Mitte des Parks sitzt, ein riesiges Hühnchen ist und er kommt halt jeden Morgen aus ihrem Hintern geploppt. Ja. Es ist irgendwie schwer zu erklären. Ja, es ist aber auch der Chicken Paw Park. Genau. Also der ist auch irgendwie so ein bisschen offenbar nach diesem Huhn benannt, man weiß es nicht so ganz genau. Man hat auch den Eindruck, das sind so Strukturen, die sind schon immer so. Also man kriegt im Laufe der Serie ein paar Antworten darauf, nicht alle, aber ein paar, wo es ein bisschen deutlicher wird, was da eigentlich überhaupt abgeht. Aber es ist schon alles sehr, sehr seltsam, was da passiert. Die Figuren sind sehr verschroben. Mhm. Durch die Bank weg sympathisch oder da, wo sie sein sollen, auch nicht. Mhm. Aber es ist irgendwie schwer zu erklären. Das ist es in der Tat. Also es ist, mein erster Eindruck war, aufgedrehtes Mädel, das gerne irgendwie gefährliche, also nicht gefährliche, sondern spannende Sachen macht, einfach das gerne Abenteuer erlebt und Langeweile auf den Tod nicht ausstehen kann. Und sich relativ wenig Sorgen um Sicherheit macht, weil sie hat ja auch Philipp. Genau. Und Philipp war meine erste Assoziation Humpty Dumpty, das zerbrechende Ei aus dem Kinderreim. Mhm. Hat auch immer einen Sturzhelm auf und Ellenbogenschoner und Knieschützer und so. Und ist aber Also er ist auch nicht nur ein Sidekick für Didi, sondern sie sind beide gleichberechtigt, auf jeden Fall. Also wir sind nicht gleichberechtigter, als es Mabel und Dipper sind. Auf jeden Fall. Gravity Falls. Und der hat auch einfach Spaß dran, auf Didi aufzupassen. Also das ist das Buddy-System, das kenne ich tatsächlich aus anderen Filmen für Kinder oder Familien im Amerikanischen, dass halt den Kindern beigebracht wird, das Buddy-System, einer passt auf den anderen auf und so, kennt man ja. Und er perfektioniert das halt und sich ein bisschen anders, aber reden wir dann gleich drüber. Philipp hat mich am Anfang auf der einen Art, ich fand ihn sehr herzlich. Das war, glaube ich, so meine erste Aussage nach den ersten zwei Folgen oder nach der ersten Folge, weil er halt wirklich sehr besorgt ist, wie du schon sagtest, um Didi. Die beiden sind einfach Best Friends. Du siehst die auch so gut wie nie getrennt, es sei denn, die Geschichte erfordert es, ob es positiv ist oder negativ. Also die sind einfach wirklich die gehören einfach zusammen. Und die machen sich auch Sorgen umeinander. Also es ist nicht so eine einseitige Beziehung. Nee, genau. Wo Philipp jetzt irgendwie ein Elternteil ist und Didi ist das Aufpasskind, sondern es ist wirklich, der eine hat ein Problem, die andere kümmert sich drum und umgekehrt. Mir ist Philipp aber, und das hat sich bis zum, ich spoiler das mal, bis zum Ende der Serie komplett gedreht. Mir ist Philipp am Anfang, zum Anfang hin richtig auf die Nerven gegangen. Weil, wie du gerade sagtest, es wäre so liebevoll und so umsorgend auch ein Stück weit. Er ist dabei sehr panisch und ich erkläre gleich, warum mein erster Eindruck falsch war. Er ist dabei sehr ängstlich und er ist dabei sehr, zumindest kam er mir am Anfang auch so vor, er ist dabei eben sehr übervorsichtig. Und dann habe ich halt 2 Sekunden darüber nachgedacht und festgestellt, der Typ ist ein Ei. Wenn der nicht auf sich aufpasst, natürlich hat er Angstzustände, natürlich hat er Sorgen um sich selber, die ein anderer Mensch nicht nachvollziehen kann. Ein wichtiger Punkt im Intro ist, dass Philipp durch den Park läuft, er hat Angst vor Schmetterlingen. Ja. Er hat Angst vor Schmetterlingen. Da würde man eigentlich drüber lachen, weil es wird auch zum Teil so ausgenutzt. Der hat einfach eine existierende Angst, eine Phobie. Und das ist vollkommen legitim, dass es in Serien, Kinderserien auch Charaktere mit echten Ängsten, mit Triggern gibt, mit Problemen gibt, die ein, Anführungszeichen, normaler Mensch nicht hat oder nicht zeigt. Und mir ist deswegen Philipp irgendwann derartig ans Herz gewachsen, weil ich gedacht habe, wie schön das ist, eine Figur zu zeigen, die Schwächen haben darf. Ja. Und das ist ein Aspekt in dieser Serie, die Figuren haben, alle Stärken haben Schwächen, sind jede kleinste Nebenfigur wird irgendwann im Laufe der Serie, es sind nur 13 Folgen, 25 Doppelfolgen und die finale Staffelfinale ist eine ganze Folge. Jede einzelne Figur wird irgendwann zumindest kurz angerissen, erklärt mit all ihren Ängsten, mit all ihren Stärken. Es gibt kaum eine Figur, die nicht erklärt wird. Also es macht, also selbst eine kleine Nebenfigur, die Pigeon Lady, die morgens die Vögel füttert, die wird dann auch irgendwann erklärt, was macht sie da eigentlich überhaupt? Die Beziehungen zu Didis Vater, zu anderen Personen, die Bürgermeisterin. Der Typ, der mit Lydia am Telefon anruft. Genau, also der Geschäftsmann, der immer durchs Bild läuft. Die Figuren werden irgendwann erklärt. Und am Anfang habe ich halt gedacht, okay, es ist halt eine hektische Serie. Sowas habe ich in den 90ern schon 1000 Mal gesehen. Also ich habe ungefähr zur gleichen Zeit, wie wir beide gemeinsam Dungeon X angefangen haben, habe ich auch das Modernes Leben nochmal geguckt. Das ist 1000 Mal abgedrehter und verrückter als Dungeon X. Also wo ich gedacht habe, ja, 1000 Mal gesehen brauche ich nicht nochmal. Doch, brauche ich nochmal. Ich brauche mehr davon. Weil die Serie hingeht und Figuren einblendet. Es gibt Milo. Ja, es gibt Milo. Ich habe wirklich bis zu Milo gebraucht. Mir wurde gesagt, guck's bitte bis Milo wenigstens. Und dann guck weiter. Milo ist non-binary. Und genauso, das wird nicht an die große Glocke gehängt. Irgendwann wird's, ich glaube, von Milo selber erwähnt. Und dann redet man nur noch über Milo mit they, also mit dem amerikanischen Singular they, von Milo. Wir können es leider nur mit dem Vornamen lösen. Und das kriegen wir aus der deutschen Sprache nicht hin. Wir haben da kein Wort für, leider. Das macht es schwierig. Also da ein Pronomen zu verwenden, geht nicht. Und so geht das halt weiter. Es gibt homosexuelle Charaktere, es gibt bisexuelle Charaktere. Ich meine tatsächlich auch ein Transkind am Ende. Das habe ich gar nicht mehr so wahrgenommen. Aber also ich bin mir nicht sicher, ob es ein Transkind sein soll, aber es ist durchaus... also man kann es sehen in der Rolle, wenn man es möchte. Gut. Genau. Das zum Teil... so dieses Trope, es gibt am Anfang relativ früh eine Folge, wo sie in so einen Rollenspielpark gehen und da so ein Prinzessinnen und Ritter Dingensens fahren und da wird dann irgendwann von dem Mädel, was eben die Prinzessin spielt, gesagt, ja, ich musste gar nicht gerettet werden. Mhm. Du bist als Ritter hier überflüssig. Genau. Ja. Was für den Ritter erstmal schwer zu akzeptieren ist, aber der wird halt auch nicht einfach weggeschubst von wegen, du bist ja doof, weil du es nicht akzeptieren kannst, sondern wird ihm gesagt, guck mal, wie viel mehr Spaß wir alle haben können und du auch, weil du bist ja eingeladen mitzumachen. Wir wollen dich ja nicht loswerden. Wir wollen nur einfach alle Spaß haben. Wenn wir einfach mal so die klassischen Systeme aufbrechen. Und was ich bei Philipp hatte, relativ schnell tatsächlich, muss ich sagen, weshalb ich den gar nicht so nervig fand, der ist halt auch unheimlich erfinderisch, wenn es um Sicherheit geht. Mhm. Also der ist, ja, er ist sehr vorsichtig und er hat Ängste und er ist ein Ei und muss auf sich aufpassen. Humpty Dumpty. Mhm. Ne? Humpty Dumpty fällt von der Brücke und zerbrach in 1000 Stücke. Aber er ist gleichzeitig auch so... Ich glaube auch dank Didi, weil die sich einfach auch nicht ausbremsen lässt von seiner Angst, lernt er eben auch oder hat er gelernt, sich auch nicht ausbremsen zu lassen, sondern Möglichkeiten zu finden, wie er sich sicher fühlt. Sei es durch Erfindungen, sei es durch Regeln, die er aufstellt. Auch durch Hilfe, die er sich sucht manchmal. Und Didi ist halt eben auch nicht ohne Schwächen. Also trotzdem sie so draufgängerisch und im Grunde genommen auch unzerstörbar wirkt und damit das direkte Gegengewicht zu Philipp darstellt, sie hat Asthma. Und wenn sie sich so sehr anstrengt, das sieht man häufiger, bevor sie tatsächlich losläuft, holt sie den Inhalator raus, sprüht zweimal und dann erst geht sie los. Und das wird erst ganz zum Ende der Serie auch überhaupt erst thematisiert. Und am Anfang sie macht es halt die ganze Zeit. Sie macht es permanent, aber es wird nie drüber geredet. Es ist nie Thema, dass sie erst mal hat, bis auf diese eine Folge, in der es wirklich zum Tragen kommt, auch, sage ich mal. Ja. Genau, und sie hat halt auch ihre Schwächen und sie ist halt auch, wo man sagt, dieses ganze Extrovertierte und Draufgängertum und Sonstiges, das ist halt gleichzeitig eben auch eine Schwäche von ihr, weil sie dann ganz oft übers Ziel hinausschaut und nicht mehr rechts und links sieht, wie sie eben auch ihren besten Freund Philipp manchmal verletzt. Oder zum Teil auch andere Leute in Gefahr begibt, bringt damit und nicht nur sich selber, sondern es gibt irgendwann diesen weiteren Stuntman, der den Rekord ihres Vaters zu brechen droht und da fängt sie an, wirklich mit Sabotage zu arbeiten. Mhm. Philipp sagt, da mache ich nicht mit, das sehe ich nicht ein, das ist hier nicht in meinem Buch drin oder es hat unter negativ eingeschrieben. Und dann macht sie es halt trotzdem auf eigene Faust und stellt halt irgendwann fest, okay, der hat aus ganz anderen Motiven, ist der gerade hier und muss dann eben versuchen, das wieder rückgängig zu machen. Genau. Es gibt also, mir war die Serie vielleicht ein bisschen lang. Also es war einfach das, was man erzählen wollte, und es gibt noch mehrere Ebenen, die wir noch gar nicht so großartig erwähnt haben, was man erzählen wollte, hätte man auch ein paar Folgen weniger. Also eben diese 25 Folgen, die man jetzt am Ende des Tages hatte, also eben kurze Folgen, also dieses 11-Minuten-Ding ist ja inzwischen Standard für Trickserien. Es ist auch schon seit 20 Jahren, aber ich nehme es halt zum Teil anders wahr, weil ich einfach gerne andere Serien gucke. Also dieses 10-Minuten-Ding, 11-Minuten-Ding scheint wohl normal zu sein. Oder ich habe es damals anders wahrgenommen. Ich weiß auch nicht, woher das kommt. Also dieser Rockus modernes Leben hatte auch immer 10-Minuten-Folgen. Nur ganz selten Doppelfolgen. SpongeBob auch. Aber ich hab eben irgendwann angefangen, Serien zu gucken, die einfach 20 Minuten gedauert haben. Vielleicht ist deswegen meine Wahrnehmung so komisch. Aber es passiert halt unheimlich viel in den Serien. Es ist sehr laut, sehr hektisch. Und trotzdem man glauben würde, dass Philipp eben auch eine sehr vorsichtige Figur ist. Er rennt halt immer hinter ihr her und ist hinter Didi her und ist damit auch meistens genauso hektisch und genauso panisch wie sie. Und das war das, was mich am Anfang gestört hat und was sich bis zum Ende der Serie auch nicht wirklich verwachsen hat. Weil um so viel Charakterentwicklung und Geschichte auch in 11 Minuten zu packen, müssen sich die Figuren eben schnell bewegen und eben schnell von Punkt A zu Punkt B kommen. Und das war, glaube ich, so, das ist, glaube ich, so meine Hauptkritik. Nicht meine Hauptkritik, die habe ich gleich noch. Genau. Ja. Ja, also ich hätte, wenn man einmal drin ist, in den späteren Folgen ist es mir wesentlich leichter gefallen, die Serie zu gucken. Ich fand sie nicht mehr so hektisch. Ich fand die zweite Hälfte der Serie, wir hatten ja geguckt bis Folge 8 im ersten Anlauf, weil es mir schwer gefallen ist, einzusteigen. Du hattest nicht mehr so die Zeit, hatte ich einen Eindruck. Und wir haben heute dann, also Binge-Watching, noch die letzten 6 Folgen geguckt, oder 5, um einfach dann auch aufzuschließen, bevor wir heute aufnehmen. Und in der zweiten Hälfte, im zweiten Drittel, im letzten Drittel, was wir da heute geguckt haben, war ich aber insgesamt ein bisschen okayer damit, was da passiert ist. Vor allem, weil die Serie da auch so ihre Stärken ausgespielt hat. da kamen auch tatsächlich, fand ich, die stärkeren Figuren dazu. Also das ist relativ am Anfang gesehen, es geht ja mit diesem Stunt mit der Wasserrutsche los. Genau. Die abgerissen werden soll und Lili will halt einmal noch da durchrutschen, weil das halt irgendwie auch so ein Mega-Ding ist. Irgendwie. Es scheint irgendwie acht Objekte in diesem Park zu geben. Mhm. Und das ist eben das erste davon, was sie halt eben abläuft. Und das war zum Teil. Es ist auch nicht wirklich klar, was für eine Zeitepoche das spielt. Mhm. Das ist so ein bisschen undurchsichtig. Mhm. Und also vieles in dem Park ist halt auch noch mysteriös, mhm, und man weiß es nicht und irgendwie ist es auch schwer zu erklären. Und ja, die finden also im Laufe der ersten Staffel, ich hoffe, dass es eine zweite gibt, das schon mal vorneweg, finden sie zwei von diesen, genau, von diesen Dingern. Und in der Wasserrutsche ist es jedenfalls so, sie rutschen da durch. Philipp muss hinterher, weil Didi irgendein technisches Sicherheitsüberwachungsdings bla verloren hat. Also der baut ja auf dem Weg sogar noch irgendwie so einen Schutzanzug. Also werden die, genau, Treppen hochrennen und da muss ich hier noch was nehmen, da das noch da und dann hier so, naja. Genau. Und in dieser Wasserrutsche finden sie dann eine reale Urban Legend, könnte man fast sagen. Es ging das Gerücht, dass in dieser Rutsche jemand verschwunden ist. Und es ist tatsächlich ein Kind in dieser Rutsche verschwunden und steckt da seit 25 Jahren drin. Das ist mindestens 25 oder 30 Jahre alt. Genau. Und der ist aber. Der hat sich nicht weiterentwickelt. Also er hat nicht begriffen, dass er ein Erwachsener ist. Er hält sich immer noch für das Kind, das damals hochgeklettert ist und in diese Rutsche reingerutscht ist. Und das ist so ein Charakter, mit dem kann ich nicht so viel anfangen. Der taucht immer mal wieder auf. Mhm. Und der ist auf eine schwer zu fassende Art irgendwie ein bisschen creepy. So dieses... ist auch eher ein Antagonist. Als, er ist auch eher ein Antagonist. Also er richtet sich auch immer irgendwie ein und ist dann so ein... Er ist über so ein fünfjährigen Stadium, wie man sich Freunde macht, auch nicht hinausgekommen. Nee. Ne? Also er gibt Leuten, was sie wollen oder brauchen und dann müssen sie lieb zu ihm sein. Beziehungsweise nur wenn sie lieb zu ihm sind, gibt er ihnen das, was er braucht. Das ist ein ganz eigenartiger Charakter. Und das war so der erste Nebencharakter, mit der eingeführt worden ist. Mhm. So, der nicht zur Familie gehörte, sage ich mal. Und den fand ich ganz schwierig. Und ich glaube, das hat mir den Einstieg tatsächlich auch so ein bisschen schwer gemacht. Dass und das geht halt auch so weiter, weil die anderen Figuren sind halt erstmal einfach nur da, bis sie erklärt werden, bis sie an der Reihe sind. Mhm. Und das dauert halt bei vielen Charakteren bis zum Ende der Staffel. Und das macht es halt schwierig, mit den Charakteren klarzukommen. Die sind halt erstmal da, so wie man auch in den Park geht und dann feststellt, okay, da ist eine Person, die ist jeden Tag hier. Mhm. Was macht die eigentlich? Keiner, man nimmt sie nicht wahr oder anders wahr. Und erst wenn man sie kennenlernt, merkt man, okay, sie ist interessant. So, und ich glaube, das ist auch die Botschaft, die versucht wurde zu transportieren. Also lernen die Person kennen. Mhm. Das ist bei der Pigeon Lady, Magda, wie sie da ja genannt worden ist, auch später erst passiert. Dass man erklärt hat, was sie da überhaupt, was ist ihre Aufgabe in dieser Welt, in diesem Park. Und ansonsten waren, also allein dadurch, dass man nicht wusste, was die Motive dieser Figuren sind, sind sie oft einfach seltsam aufgestoßen. Und das macht es erstmal oder macht es mir schwierig nachzuvollziehen, warum ich diese Serie weitergucken soll. Also das ist bei Gravity Falls ganz ähnlich. Da gibt es auch Charaktere, wo du dich die ganze Zeit fragst, was machen die in der Stadt? Was haben die für eine Aufgabe? Und du weißt einfach nicht, was die antreibt, aber die sind trotz alledem irgendwie sympathisch, verschroben, nett. Mhm. Und das ist bei Danger X nicht so. Da sind also wirklich ein paar Charaktere dabei, wo du denkst, boah, geh weg, du bist gruselig. Und ein paar sind am Anfang auch, oder wirkten auf mich am Anfang sehr stereotyp, weil auch da erst die nächsten Dimensionen später dazukamen. Also gerade der Typ im Anzug am Telefon. Ja. Der wirkt, also du weißt gar nicht, warum der überhaupt im Park ist. Der ist irgendwie immer im Park, wenn die da irgendwas macht mit Philipp zusammen. Und schnauzt Lydia durch sein Handy an. Der trägt immer einen Anzug und ist immer so geschäftsmannmäßig unterwegs. Und der steht da wie der Stereotyp des vielbeschäftigten Geschäftsmanns, der Leute am Telefon zur Schnecke macht. Genau. Und bis der eine nächste Dimension kriegt, weil er sich zum Beispiel tatsächlich zum Wohle des Parks irgendwie in der Gruppe engagiert und mal irgendeinen Scheiß mitmacht, ein komisches Kostüm anzieht oder sowas, da vergehen einfach verdammt viele Folgen. Ja. Und bis dahin wirst du mit einem sehr stereotypen Charakter konfrontiert. Oder eben der verrückten Taubenlady. Genau. Ja, es gibt so viele Figuren, die einfach dann, die einzige, die tatsächlich von Anfang an wirklich sehr sympathisch ist, ist die Bürgermeisterin. Mhm. Und da kommen wir vielleicht auch gleich zum nächsten Thema, was die Serie sehr gut macht. Die Charaktere, also der komplette Nebencast ist extrem divers. Mhm. Es gibt kaum klassische Weißbrote. Mhm. Gibt's eigentlich nicht. Also jeder hat irgendwie einen Migrationshintergrund, darf man das noch sagen? Keine Ahnung. Ist auf jeden Fall, man hat viel stärker das Gefühl, dass es wirklich so ein amerikanischer Melting Pot, der da passiert. Und nicht so diese Stereotypen, weil Didi ist weiß. Die Vogellady ist es auch. Dann hört es aber fast auf schon. Ne? Der Geschäftstypi vielleicht auch. Ja, genau. Noch. Ja. Und ansonsten hört es wirklich auf. Also viele der Nebencharaktere, mit denen sich Didi und Philipp anfreunden, sind halt schwarz oder haben einen Latino-Hautfarbe. Latino-Hintergrund oder sind auch ganz, weiß ich nicht, Europäer oder irgendwie sowas. Es ist manchmal einfach schwierig zu sagen, also weil es auch darauf nicht ankommt, aber man merkt halt eben, es sind Persons of Color und man merkt, also viele Leute rennen mit dem Kopftuch rum, also Frauen dann mit dem Kopftuch und du hast nie eine Einstellung, wo nur Weiße sind, sondern es ist immer bunt durcheinander gemischt. Mhm. Das macht es sehr angenehm, weil es ja, im Gefühl für mich die erste Zeichentrickserie ist, die ein realistisches gesellschaftliches Bild darstellt. Ja. Keine Ahnung, ob es tatsächlich de facto so ist, aber so im größer angelegten, weil es läuft halt bei Amazon, größer angelegten Kontext, ist das gefühlt die erste, die es so macht. Genau. Und ohne, dass es Thema wäre. Also, es ist halt wirklich. Die Welt einfach, ist einfach so, ja. Genau. Es ist einfach, es wird als faktisch gegeben dargestellt. Es muss nicht thematisiert werden, dass es verschiedene ethnische Herkünfte gibt für die Menschen, die da rumrennen. Es muss nicht zum Problem gemacht werden. Es wird nicht zum Problem gemacht. Genauso wie alle anderen, sogenannten atypischen Dinge nicht zum Problem gemacht werden oder einfach keine Rolle spielen. Also Milo, das Problem mit Milo ist nicht, dass Milo non-binary ist, sondern dass Milo nur kurz da ist und Didi und Philipp nicht wollen, dass Milo wieder geht und versuchen, das aufzuhalten, dass Milo weg muss. Und es ist völlig egal, wie Milo aussieht, dass Milo, weiß ich nicht, Dreadrastas, irgendwie sowas hat, dass Milo eine dunklere Haut hat als Didi. Das spielt überhaupt keine Rolle. Milo bringt Qualitäten mit, die weder Didi noch Philipp hat, die ergänzt. Mhm. Jetzt habe ich gerade sie gesagt, das war falsch. Milo ergänzt die Gruppe mit Milos Qualitäten und den Fähigkeiten, den die Person eben mit sich bringt und wird deswegen wichtig für die Geschichte. Und alles andere wird nicht thematisiert. Es wird in der Regel auch nicht thematisiert, dass Philipp ein Ei ist. Nee. Also nur in dem, wie er sich selber bewegt und natürlich ist ja unverkennbar halt ein Ei. Ja. Aber niemand sagt, guck mal, das blöde Ei. Nee, es ist einfach Philipp. Und Philipp gehört dazu. Und das ist auch in einer der letzten Folgen genau das, was dann auch im Park passiert einfach. Es gibt so eine durchgeknallte Sicherheitsexpertin, könnte man sagen. Mhm. Also, naja, durch die, weiß ich nicht. Aber sie ist sehr auf Sicherheit bedacht. Und sie trennt sehr scharf das, was von, ich sag jetzt mal, unten kommt. In Abgrenzung zu dem, was normalerweise oberirdisch rumrennt. Mhm. Und die sagt halt, Philipp muss weg. Philipp ist Breach, also es ist ein Durchbruch, ne? Genau. Ja. Und da steht der ganze Park und sagt, hallo, wir wussten nicht, dass, also die letzte Mal eine Abstimmung machen und dann sagt, wir wussten nicht, dass du Philipp meinst. Philipp gehört zu uns, Philipp ist einer von uns. Philipp also ist einfach integriert. Man merkt am Anfang der Serie, dass es eben in so einem kleinen Grün, in so einer kleinen Grünfläche, wo so ein Schildchen drin steht, nicht draufgehen, ist tatsächlich so ein Eingang zu so einer unterirdischen Welt, wo es wohl Laborexperimente gab. Mhm. Und Philipp kriegt relativ schnell mit, dass er wohl von dort stammt. Mhm. Mehr möchte ich zu dem Thema nicht sagen. Und diese Sicherheitsbeauftragte, die kommt in der Serie 3-4 Mal kurz vor, immer wenn irgendwas außer der Reihe läuft, will eben verhindern, dass noch mehr außer Philipp und seine Mutter natürlich noch aus diesem Loch herauskommt. Und es gibt so diese Schweinetentakel-Monster, was halt immer mal wieder auftaucht, kurz, wo man dann deutlich merkt, okay, da ist noch was anderes da unten drunter. Und für mich ist das so, also sie ist für mich so die Verkörperung dieses Konservatismus. Das ist alles, was irgendwie anders und wild ist und nicht in die Norm passt, muss unter den Teppich gekehrt werden. Ich glaube, das ist so die beste Beschreibung, weil irgendwann ändert sich das eben auch sehr drastisch und sie kämpft wirklich mit Waffengewalt dagegen. Da wird die Serie dann plötzlich, ändert sich die Serie im Ton dann auch zum Finale hin sehr stark. Ja. Was ich sehr schön finde, was die Serie manchmal macht, sind so ganz süße, kleine Seitenhiebe auf gesellschaftliche Konventionen. Mhm. Ich habe die Szene geliebt, als Philipp, um Didi für irgendwas zu retten, dieses Keep-off-the-Grass-Schild nimmt. Bleiben Sie vom Rasen runter. Was soll schon passieren, wenn wir hier das Schild wegnehmen? Und kommen Sie das Schild weg, stürzen sich die Leute auf dieses Fleckchen Gras, das da ist. Ich finde das so niedlich, weil da so diese Kritik zu Regelhörigkeit und Schilderhörigkeit so ein bisschen mit drin ist auch. Und das kommt immer mal wieder. Es sind so ganz süße Kleinigkeiten an der Seite, die das Ganze eben abrunden zu den Hauptplots, die passieren und den Haupthandlungen, die da stattfinden. Das mag ich sehr, sehr gerne. Das ist halt, es stimmt nach den ersten paar Folgen, in den ersten paar Folgen noch nicht, aber nach den ersten paar Folgen stimmte für mich das Gesamtpaket irgendwie. Das einzige Problem, was ich mit der Sache habe, ist exakt das, was du gerade gesagt hast. so diese kleinen Seitenhiebe. Mhm. Auch relativ zu Anfang gibt es eine Folge, wo ich glaube, ein Waschbär vom Auto angefallen wird und auf dem Seitenstreifen liegt. Und ich glaube, Philipp wollte vorher eine Brücke bauen, dass die Waschbären oder die Tiere, die aus dem Park heraus wollen, sich an die Innenstadt kommen. Mhm. Und die finden eben den angefahrenen Waschbären und die sagt sofort er. Mhm. Und das Erste, was Philipp sagt, ist, nein, wir dürfen bei Tieren das Geschlecht nicht annehmen. Mhm. Wir wissen nicht, ob es ein Mädchen oder ein Junge ist. Und die Sache, wofür die Serie gefeiert wird, so dieses Gender Inclusion und Trans Inclusive und Non-Binary Inclusive, kommt oft mit so einem erhobenen Zeigefinger her. Und Philipp ist im Grunde genommen, auch wenn das manchmal sehr sympathisch macht, so ein laufender, wandelnder, erhobener Zeigefinger, weil er das Buch aufschlägt und sagt, nein, hier steht's anders. Mhm. Es gibt nur eine einzige Figur in dieser Serie, die noch stärker auf Regeln hinaus ist, glaube ich, Luke. Ja. Der dann irgendwann auch in einer Folge sein Widersacher wird und später noch zwei, dreimal auftritt. Aber Philipp ist halt ein unheimlicher Korinthenkacker und ein ziemlicher, schon so ein Pädagoge auch. Mhm. Ne? Er hat nicht Unrecht mit dem, er sagt, mit dem, was er sagt. Das will ich überhaupt nicht sagen. Aber in der Sekunde, wo was vermittelt wird, nicht so wie Milo vermittelt worden ist, wo die Tatsache, dass Milo non-binary ist, einfach Nebensache ist und deswegen so gut funktioniert, weil es sollte Nebensache sein, ist es leider nie, sondern es wird immer drauf rumgehakt, auch von Medien und von Popkultur. Genauso sollte es rübergebracht werden, dass wir sagen, ja, wir wissen nicht das Geschlecht dieses Tieres und wir sollten es dann auch nicht von vornherein annehmen, sondern der Waschbär oder das Tier sagen, weil woher wissen wir, Hunde werden in unserer Gesellschaft oft als eher angesehen, weil sie stark und männlich sind, und auch wenn es dann natürlich eine Hündin ist, und Katzen eher als weiblich, weil sie schlank, galant und wie sagt man? Elegant und extrovertiert. Nein, natürlich nicht. Also elegant und so schleichend halt eben sind. Deswegen es ist die Katze und der Hund, was eigentlich Quatsch ist. Ja. Ja, das ist tatsächlich, also und eigentlich. Das gibt zwei, drei Szenen, und das ist mir öfter mal sauer aufgestoßen, dass auch bei so, manchmal wird ihm dann, kommt ihm diese Regelkonformität oder dieses Law-Abiding ist, glaube ich, so das richtige Wort dafür. Ich glaube, es ist gerade gesetzestreu, glaube ich, oder regeltreu, fällt negativ auf ihn zurück, weil er merkt, okay, ich kann aus meiner Komfortzone ausbrechen und mehr erleben, dran wachsen. Manchmal kommt er aber rüber wie der letzte Klugscheißer. Und das ist leider oft eben bei diesem, ja, achte mal bitte hier drauf und so dieses, in Anführungszeichen, achte auf Political Correctness. Dabei ist es leider sehr häufig, dass er darüber kommt wie der letzte Klugscheißer. Und das hätte man anders verpacken können und meiner Meinung nach auch müssen, damit die Botschaft besser rübergekommen wäre. Besser. Die ist nicht schlecht rübergekommen, aber sie hätte besser rübergebracht werden können. Ja, es ist manchmal schon sehr in your face und sehr... Ja, wichtig ist, dass es auch mal thematisiert wird und auch in der Serie thematisiert wird, die eben vorrangig nicht darum geht, homo, bi oder transsexuelle Menschen zu präsentieren oder Figuren zu präsentieren, sondern natürlich ist Danger and X vorrangig eine Abenteuerserie und eine unheimlich witzige, toll dynamische Serie. Das haben wir, glaube ich, gar nicht erwähnt. Also wir haben die unheimlichen Qualitäten dieser ganzen Figuren und wie progressiv die Serie ist. Es ist einfach wahnsinnig spaßig und die Figuren sind alle witzig und es ist sehr surreal und es ist einfach derartig weit weg von der Realität. Es ist halt irgendwie auch schwer zu erklären. Das ist es in der Tat, genau. Ja, wobei er ist schon manchmal so dieser Besserwisser-Nervtyp, wie du beschrieben hast, wobei es mir nicht so aufgestoßen ist wie dir, glaube ich. Und ich glaube, also meinem Empfinden nach, ich kann mich da täuschen, ist es auch so ein bisschen, er muss manchmal so direkt und besserwisserisch gegenüber Didi sein. Einfach, weil Didi so überdreht ist, dass du sonst gar nicht an sie rankommst. Also sie neigt dazu, sich so in was reinzusteigern, was sie gerade machen will. Wenn du da nicht ganz klar sagst, so hier, stopp, dann überrumpelt sie dich auch einfach. Also es gibt so ein paar Szenen, wo sie wirklich tatsächlich eben auch Philipp verletzt, weil sie nicht mitkriegt, wie er so ein zögerliches Moment sagt, es ist zu leise für Didi. Und manchmal musst du dann halt wirklich so diese pädagogische Keule auspacken ihr gegenüber. Ja, ist richtig. Von daher habe ich das gar nicht als so störend empfunden, sondern als... Als Gegengewicht? Als Gegengewicht tatsächlich. Okay. Eher. Also ja, es ist trotzdem an manchen Stellen einfach so sehr... Das machen wir aber besser. Ja, es ist wirklich so. So ein bisschen so die... Genau. Er hat mit nichts von dem, was er sagt und gerade die Botschaft nimmt das Geschlecht nicht. Also dieses Assuming einfach auch hinzugehen. Da ist eine Person vor mir, die ich optisch als weiblich oder männlich lesen mhm. würde. Woher weiß ich das? Mhm. Das ist Quatsch. Ich kann das nicht. Ich kann es nicht. Ich kann das Geschlecht einer Person nicht sehen. Nur, ja. nur weil ich gewohnt bin, dass Männlein oder Weiblein so aussieht. Mhm. Vielleicht ist es was dazwischen, vielleicht das exakte Gegenteil oder genau das, was ich sehe. Aber ich darf einfach nicht annehmen, dass es das eine oder das andere ist. Und die Botschaft ist total richtig und auch, dass da Figuren rumrennen, wo man irgendwann, also das war, glaube ich, genau in der letzten Folge, wo dann eben die Eltern des Geschäftsmannes gezeigt mhm. werden, wo ich vor Begeisterung beinahe vom Bett gefallen wäre, weil ich gesagt habe, oh mein Gott, damit hätte ich nicht gerechnet. Ja. Weil er halt anders dargestellt wird, die ganze Serie über. Mhm. Und ich habe ganz normal angenommen, dass der ganz normale Eltern hat. Mhm. Und es ist exakt das Gegenteil davon. Also es ist nicht unnormal, aber es ist eben nicht das, was man erwarten würde in dem Sinne. Ne? Ja, und ich finde es schön, dass es gerade die Rolle auch ist. Ja. Weil es hätte andere gegeben, wo du eher gesagt hättest, da ist es so. Ja, klar, hätte man drauf kommen können oder so. Ja. Und das ist halt auch schön, wenn man als Zuschauerin oder Zuschauer an der Stelle eben auch so ein bisschen mit der eigenen Erwartungshaltung, Annahmen etc. konfrontiert wird, aber auf eine sehr liebevolle Art. Es wird dir nicht so unter die Nase gerieben, guck mal, wie blöd du bist, sondern du kannst es für dich selber leise entdecken und dich freuen, dass es so gezeigt wird, wie es gezeigt wird. Und ich habe mich natürlich ein bisschen ertappt gefühlt, weil ich glaube, so ist es auch gemeint, dass du 13 Folgen lang diese Figur so erlebst und natürlich dann irgendwann eine gewisse Erwartungshaltung hast und dann kommt es genau anders und genau mit diesem Hammer, wo man dann auch vielleicht so einen Lerneffekt hat. Ich glaube, das ist vielleicht auch die Absicht dieser Szene gewesen, ist meine Interpretation. So, ich guck mal auf die Uhr und wir haben unsere Sendezeit ungefähr erreicht für heute. Das ist ganz ordentlich, was wir hier abgefeiert haben. Ich finde das mal so witzig, wenn ich auf den Rechner gucke und dieser grüne Balken bewegt sich. Oh, oh, oh. Genau. Hast du noch was vergessen, thematisch, zu Danger X? Oder? Wenn, dann habe ich so vergessen, dass es mir auch jetzt auf die Schnelle nicht einfällt. Gut, ich wünsche mir eine zweite Staffel. Ja, ich unterstütze das. Also obwohl mir die Serie an manchen Stellen zu hektisch war, gerade am Anfang zu bunt. Sobald man aber mal wirklich drin ist und sich drauf eingelassen hat, wie gesagt, ich finde, die ersten 4 Folgen braucht man wirklich, die muss man überwinden, meinem Empfinden nach. Danach war es auch nicht mehr so schlimm, dass sie so hektisch und bunt und laut ist. Einfach, weil bessere Geschichten erzählt wurden. Und ich finde, das, was mir am Anfang auf die Nerven gegangen ist, gerade weil die Serie so diesen eine Folge, ein Abenteuercharakter hat, dass die irgendwann mit der Keule versucht haben, so einen horizontalen Erzählstrang zu einzubinden. Mhm. Das war ein Faktor, der ist mir am Anfang wirklich auf die Nerven gegangen, weil ich dachte, jetzt macht ihr hier eine Folge, vorher waren es alles Einzelabenteuer, jetzt macht ihr eine Folge, wo klar wird, was euer Erzählstrang ist. Und es bleibt auch am Anfang bei dieser einen Folge. Ja. Und es dauert schon eine relativ lange Zeit, bis es wieder aufgegriffen wird. Und ich gedacht habe, also das haben sie nicht geschickt eingewoben, das definitiv nicht. Aber es bleiben nach der letzten Folge derartig viele Fragen offen, dass es unverschämt wäre, da keine zweite Staffel machen zu lassen. Ja. Also das wäre total doof. Ja. Und es ist tatsächlich, was die Serie gut schafft, ist, dass ich jeden neuen Charakter, der eingeführt wird in dieser Serie, mittlerweile liebevoll neugierig betrachte. Ich bin gespannt, was steckt da für eine Geschichte drin. Das ist ja am Anfang noch nicht so gut gelungen. Mhm. Also das hat ein bisschen, da haben sie ein bisschen Anlaufschwierigkeiten gehabt, finde ich. Didi und Philipp außen vor, die sind einfach da und die sind die ProtagonistInnen. Die funktionieren vor allem zusammen deswegen so gut, weil sie klar abgesteckte Grenzen haben, auch zueinander und auch immer konsequent und konsistent vor allem aufeinander reagieren. Und es gibt diese eine Folge mit dieser künstlichen Intelligenz in dem Labyrinth, wo ganz klar ist, okay, jetzt müsste der andere aber merken, dass die andere Person da gerade jetzt irgendwie sich nicht so verhält, wie sie sollte. Mehr möchte ich zu der Folge nicht sagen, weil die sehr gut ist. Also die Figuren in sich sind einfach sehr konsistent und weichen auch so von dem, wie sie sind. Und sie sind, die Figuren sind für eine Kinderzeichentrickserie extrem komplex. Und das hätte ich einer Amazon-Serie fälschlicherweise nicht zugetraut. Wobei das vielleicht gar nicht Amazon geschuldet ist, sondern den Kreativen dahinter. Keine Ahnung. Und trotzdem, obwohl sie sehr konsistent sind, gibt es Momente, wo die Figuren, also gerade die beiden Hauptfiguren, einen auch überraschen. Also die Szene, wo sie Verstecken spielen. Ja. Gibt es eine Szene, wo Didi die Freundschaft zu Philipp scheinbar aufgibt. Und sie ist sonst die Hartnäckige, sage ich mal, die immer versucht, irgendwie ihren Stunt umzusetzen und ein Abenteuer zu erleben und irgendwas. Und Philipp ist der dann irgendwann eigentlich ein bisschen überfordert ist von allem, so dem die Situation fast zu viel wird und der nach der nächsten Sicherheitsbrücke sucht. Und er ist in der Folge derjenige, der nicht aufgibt, der auch nicht aufhört zu suchen. Und Das ist schön, weil es passt trotz allem irgendwie zu den Figuren. Es ist nicht ein totaler Figurbruch, das haben sie gut hingekriegt. Das ist das, was ich mit Komplexität meine. Andere Serien hätten an dem Punkt aufgehört und eine andere Lösung gefunden, aber die Figuren selber sind in dem Moment motiviert genug, die Situation aus eigener Kraft zu ändern. Mhm. Also was du auch, glaube ich, gerade gesagt hattest, dass halt untereinander da eine Beziehung besteht, die diese beiden, also gerade Didi und Philipp, zusammenschweißen. Und es ist halt eine sehr enge Freundschaft zwischen den beiden. Ja. Auch, ne? Ja. Die halt auch nicht ohne Schwierigkeiten abläuft. Die werden auch gezeigt, die Schwierigkeiten, die Problematiken, die es Stärken, da gibt. Stärken und Schwächen, das ist, glaube ich, die Stärke dieser Serie, sind die Schwächen. Ja. Ich glaube, das kann man so als Fazit. Genau, und wie damit umgegangen wird. Genau. Und dass auch nicht jede Schwäche in eine Stärke verwandelt wird. Wie gesagt, Philipp ist das beste Beispiel dafür. Seine Schwächen machen ihn als Person aus. Er wäre nicht Philipp, wenn er nicht so wäre, wie er ist. Und das sagt er, glaube ich, in einer Folge. Ja. Ich bin halt Philipp, ich bin so. Und man nimmt es auch irgendwann so an. Wir haben kurz auf die deutsche Synchro geschaltet, weil ich wissen wollte, wie es ist. Ich hätte mir als deutsche Stimme Ilja Richter gewünscht, weil der halt eine identische Stimme zu dem Original, ich glaube, Eric Knobel heißt er, glaube ich, hat. Eine ganz andere Stimme. Ich weiß nicht, ob Ilja Richter überhaupt noch aktiv ist als Synchronsprecher oder ob der überhaupt noch lebt. Also vor ein paar Jahren, 2-3 Jahren, habe ich ihn hier in Stuttgart live auf der Theaterbühne gesehen. Ja, okay. Da hat er noch gelebt. Da hoffe ich, dass es ihm gut geht. Schönen Gruß, Ilja Richter. Von mir auch. Hoffentlich hört er den Podcast nicht, das wäre jetzt sehr peinlich. Bei Ilja Richter, ja, jetzt mal die neue Folge Nerd. Ja, vielleicht ist er schon tot. Das höre ich nie wieder. Ich freue mich auf den Moment, wo du einen Kommentar von Ilja Richter auf dem Blog hast. Ich mich auch. Egal, was er schreibt. Ich bin ein großer Fan. Ja, ich auch. Ich habe mich sehr gefreut, als er im Theater war. Ja, ich finde ihn ja so. Zum Teil, weil ich ihn so toll fand, auch ganz viele alte Folgen von Disco geguckt. Ich kenne ihn ja nur als Synchronsprecher und gar nicht so als Schauspieler. Ja. Und der hätte die perfekte Stimme für Philipp gehabt. Definitiv. Haben sie im Deutschen. Vielleicht ist er gar nicht mehr aktiv als Synchronsprecher, keine Ahnung. Aber den hätten sie eigentlich. Vielleicht war er auch zu teuer für Amazon, keine Ahnung. Weiß man ja nicht. Gut. Ich denke, dass ich nochmal so als Fazit, die Stärken der Serie sind ihre Schwächen, sind die Schwächen der Figuren. Ich glaube, das ist ich finde, das ist ein unheimlich schönes Schlusswort für diese Serie. Gut, ich hoffe, dass das als Roundup für Cartoons gereicht hat. Ich würde das gerne öfter machen mit dir. Gerne. Wenn wir Serien abgeschlossen haben, dass wir da kurz drüber reden, wenn es auch eine halbe Stunde ist oder sowas. Gerne. So ein Cartoon-Roundup. Wir haben in der nächsten Zeit, ich glaube, das wird eine unserer nächsten Folgen sein, noch die abschließende Folge zur Augsburger Puppenkiste. Die haben wir schon vor Monaten aufgenommen. Die wird dann als nächstes, die haben wir jetzt für diese Sendung verschoben. In der nächsten Woche hört ihr mich dann wieder als Solo-Sendung. Und bis dahin auf Wiedernerd. Tschüss. Extrovertiert. Rein von da. Soms ben ik ongelukkig, ontzettend ongelukkig. Soms ben ik ongelukkig, dan sterf ik van verdriet. Soms ben ik wat neurotisch, psychotisch en chaotisch, labiel en neogotisch, maar vandaag dus niet. Vandaag ben ik zo vrolijk, zo vrolijk, zo vrolijk. Ik ben behoorlijk vrolijk, zo vrolijk was ik nooit. Soms ben ik ongelukkig, ontzettend ongelukkig. Soms ben ik ongelukkig, dan sterf ik van verdriet. Soms ben ik wat neurotisch, psychotisch en chaotisch, labiel en parasotisch, maar vandaag dus niet. Ik ben vandaag dus vrolijk, zo vrolijk, zo vrolijk. Ik ben behoorlijk vrolijk. Thank you.